Hallo und herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast. Mein Name ist Adrian und ich habe seit langer Zeit wieder die Ehre, eine Episode des Wechselzone Podcasts zu moderieren. Ich habe den Daniel Arnold zum Interview in die Wechselzone eingeladen. Daniel dürfte den meisten aus dem Laufenliebe Erdnussbutter Podcast bekannt sein. Darüber hinaus ist Daniel Läufer, Trainer, leidenschaftlicher Radfahrer, wie ihr in dieser Episode merken werdet. Und das ist auch so ein bisschen auch der Anlass für dieses Interview gewesen, nämlich die Tour de France. Spielt in diesem Interview so das Hauptthema, aber wir haben uns auch über einige andere Themen unterhalten. Wir sprechen darüber, was der Daniel sich für dieses Jahr noch vorgenommen hat. Wir reden über Coaching und die Erfahrung, die Daniel damit bis jetzt gemacht hat. Und zum Schluss unterhalten wir uns tatsächlich ein klein wenig über unsere beide andere Leidenschaft, nämlich Bücher. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dieser Episode und bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Daniel. Wir freuen uns, oder vor allem jetzt ich, weil der Lukas nicht dabei sein kann. Ich freue mich hier dich mal wieder in der Wechselzone zu haben. Wir haben ein paar Themen. Ich würde schon fast sagen, ein großer Blumenstrauß an Themen, was wir heute mal so ein bisschen besprechen wollen. Ich find's cool, dass du dich so kurzfristig entschlossen hast, beziehungsweise bereitgestellt hast, das Gespräch zu machen, den Podcast zu machen. Es ist jetzt auch ein paar Tage nach der Tour de France. Das wird ein großes Thema, das kann man schon verraten. Aber erstmal, ja, herzlich willkommen in der Wechselzone, Daniel. Ja, hi, danke, dass ich die Gelegenheit kriege, mal wieder an dieser Stelle mit meinem Funde, also wirklich sehr ausgeprägten Halbwissen zu glänzen. Ich hatte letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr ja die Gelegenheit, damals, glaube ich, im Gespräch mit Lukas ein bisschen was zu Fans bei der Tour de France und beim Radsport zu sagen. Ja. Und jetzt machen wir quasi den Übergang und ich glaube, der Begriff Blumenstrauß ist doch sehr passend, wenn ich mir die Bilder der Tour de France anguckt und diverse Blumensträuße, die da ins Publikum, ins teils sehr fanatische Publikum geworfen wurden. Und komischerweise, vielleicht ist das eine gute Überleitung, sind die meisten Blumensträuße doch aus der ein und derselben Hand geflogen. Das stimmt. Und neben den Blumensträußen sind auch Chips geflogen. Ich weiß nicht, ob du dieses mal gesehen hast, mit diesem bekloppten Fan, der da Pogacar die Chips ins Gesicht geschmissen hat. Also ich fand es einfach bekloppt. Aber ich glaube, wir kommen gleich zu diesem Thema. Erstmal, wie geht es dir? Was machst du gerade? Bereitest du dich so trainingstechnisch auf irgendwas vor? Erzähl mal so ein bisschen von dir, weil du bist ja quasi jetzt ein Podcaster in Rente und man kriegt ja jetzt gar nicht so viel von dir. Ja, ich bin tatsächlich in den, also danke der Nachfrage erstmal, ich bin tatsächlich in den Podcast-Ruhestand übergegangen, deswegen ist das für mich ja auch wieder hier eine sehr ungewohnte Aktion, quasi aus der Pension gerissen zu werden. Nein, gebeten zu werden, gerissen ja nicht. Mir geht es soweit sehr, sehr gut. Ich hatte ein anspruchsvolles, also sportlich auf jeden Fall anspruchsvolles Frühjahr mit meiner zweiten Covid-Infektion und aber trotzdem auch einigen sportlichen Erfolgen, die ich im Vorfeld erzielen konnte, die quasi auf dem Weg eigentlich zu meinen Hauptzielen im Frühjahr lagen, die ich dann geskippt habe, weil ich einfach nicht richtig fit wurde. Geplant war zum Beispiel den Weinstraßenmarathon nochmal zu laufen, Sub 3, das war so, was ich im Kopf hatte grob. Nachdem ich letztes Jahr eine inoffizielle Sub-3-Marathon-Bestzeit in Rottgau gelaufen bin und quasi das schönste DNF hatte, was ich je hatte, weil was gibt's Schöneres, als nach 42 Kilometern auszusteigen, zu sagen, ich bin das erste Mal Sub-3-Marathon gelaufen. War cool, bin dieses Jahr im Frühjahr eine neue Halbmarathon-Bestzeit gelaufen mit einer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, 1,22 irgendwas, fand ich schon cool, weil es doch ein gutes Stück von meiner alten Bestzeit runtergenommen hat. Und ja, habe dann meine Ultramarathons, die ich im Sommer geplant habe, habe ich dann tatsächlich leider nur einen ins Ziel gebracht. Den aber mit viel Herz, musste dann schon ein bisschen Abstriche an meinen Ambitionen machen und jetzt hatte ich gerade meinen kleinen Summer Break, fahre wirklich viel Rennrad für meine Verhältnisse, das genieße ich sehr und bin jetzt quasi am Trainingseinstieg zu sagen, jetzt bereite ich mich auf den Herbst vor. Mit dem großen Ziel, dieses Jahr im Herbst das erste Mal 100 Meilen zu laufen beim Kühlermann, wo ich letztes Jahr 100 Kilometer gelaufen bin in Schweden. Das war richtig schön. Und ja, das Abenteuer 100 Meilen macht da noch so ein bisschen Unbehagen, aber ich freue mich drauf. Ja, das ist auch gut so, ne? Also alles, was uns Angst macht, ne, das macht dann halt die Vorbereitung dann halt umso ernsthafter, sag ich mal, ne? Und ja, aber ich muss sagen, dein Frühjahr war trotz Covid-Infektion schon auf jeden Fall sehr erfolgreich. Kann ich jetzt irgendwie nicht anders sagen. Du hast ja kurz DNF angesprochen. Du hast, glaube ich, Alles Laufbar heißt die Internetplattform, wo du Artikel auch schreibst, und da hast du auch zu diesem Thema was geschrieben. Magst du mal was von erzählen? Über Alles Laufbar. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht mehr so im Laufen drin, dadurch, dass ich jetzt das Laufen quasi für mich so ad acta gelegt habe. Ich sehe das auf sozialen Medien, gerade auch über dich, ne, dass da einiges los ist auf dieser Plattform. Aber erzähl mal vielleicht ein bisschen was zu. Also ich fällt mir ein bisschen schwer, das zu sehr also im Detail zu erklären, aber ich versuche es trotzdem, weil ich gar nicht interner Teil, sage ich mal, von Alles Laufbar bin. Ich bin jetzt keiner der Gründer. Also das war der Christian Brunes und der Benjamin Bublak heißt er, glaube ich, die vorher auch schon in der Laufbranche unterwegs waren, in der Medien, in Laufmedienbranche aus dem Bereich des Trail-Magazins und aus dem Bereich der Laufzeit. Und die haben quasi ein unabhängiges Trailrunning-Medium, Online-Medium ins Leben gerufen mit wirklich sehr viel Herzblut, mit einem wirklich, finde ich, inhaltlich sehr starken YouTube-Kanal dabei, wo nicht nur gesagt wird, hier, wir haben Schuh getestet, guck mal, wie witzig der ist, sondern wo auch wirklich mal detailliert erklärt wird, was sie dort getestet haben, wo auch, wie ich finde, brauchbare Tipps fürs Trailrunning gegeben werden, anschauliche Tipps fürs Laufen im alpinen Gelände, was mir als jemand, der nicht alpin läuft, auch das Gefühl gibt, ernst genommen zu werden mit meinen Bedenken vielleicht, dass ich mich dort im Gelände nicht sicher fühle. Genau, und das Herzstück ist tatsächlich die Webseite mit den diversen Formaten. Und ich habe das Privileg, mich dort bisher ein bisschen austoben zu dürfen, vor allem bisher ausschließlich in der Meinungsspalte, sage ich mal, als Autor, und habe dort bisher 3 Artikel mehr oder weniger gepitcht, die wir dann gemeinsam auf alleslaufbar.de veröffentlicht haben. Und der letzte Artikel, den du gerade angesprochen hast, der geht tatsächlich um das, nicht mal um den Umgang mit einem DNF, sondern die Entscheidungsfindung. Glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich ein doch grundsätzlich sehr emotionaler Mensch bin. Das heißt, mein Zugang zu der Entscheidungsfindung bei so einem DNF ist kein sonderlich rationaler. Das ist leider, / zum Glück, man kann es mal so sehen, so. Und damit habe ich mich in diesem Artikel auseinandergesetzt, dass ich gesagt habe, wie finde ich denn diese Entscheidung zum DNF? Und wo sind denn meine Grenzen? Wie kann ich das abwiegen? Was sind da für Gedanken, die mir durch den Kopf gehen? Und was sind gewisse Punkte, die es abzuwiegen gilt? Also gerade dieses Beispiel, diese Metapher, dieses Bildnis der Waage habe ich in diesem Artikel sehr hervorgehoben, in dieser Kolumne von mir, weil ich das sehr passend finde. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass, und das habe ich in dem Artikel auch aufgegriffen, dass unsere Gesundheit ein sehr wichtiges und sehr hohes Gut ist, das immer, jetzt sage ich immer sehr reißerisch, höchste Priorität haben sollte. Und ich habe aber trotzdem dargelegt, dass das natürlich in unserem teilweise sehr ambitionierten Läufer- und Läuferinnen-Kosmos trotzdem letztlich ein Gut ist, dass wir in diese Waagschale werfen, wo wir sagen, wo wir Dinge abwiegen, die uns wichtig sind. Auf der einen Seite, mein Beispiel war das Rennen in Schotten, der Vulkantrail, den ich letztes Jahr gefinisht habe, dieses Jahr leider nicht, wo ich gesagt habe, naja, die Argumente dafür, das jetzt nicht zu beenden, ins Ziel zu bringen, die sind gar nicht so stark. Es ist nicht das Rennen meines Lebens. Mir ging es wirklich schlecht. Ich hatte Schmerzen an den Füßen, an beiden, aber an einem ein bisschen stärker. Und die Dinge, die dafür sprachen, waren halt einfach nur, naja, ich habe eine ganz gute Position und ich habe schon 50 Kilometer geschafft und es sind ja nur noch 20. Und da war es relativ einfach, dass diese Waage ganz klar in diese DNF-Richtung gezeigt hat. Und naja, die Entscheidung ist nie einfach, aber ich habe sie dann an dem VP getroffen. Jetzt ist es aber so, wenn ich beispielsweise so ein Once-in-a-Lifetime-Ding laufe, wie so ein Western States 100, so ein 100-Miler, wo man sehr wahrscheinlich nicht oft im Leben die Möglichkeit bekommt zu starten, dann sage ich natürlich immer noch, das schwerste Gewicht, was ich in die Waagschale werfen kann, ist meine körperliche Unversehrtheit. Aber dieses Finish, dieses Potenzielle, wiegt natürlich unfassbar viel. Das heißt, da bin ich natürlich viel mehr in den Gedanken drin, wie schlecht geht es mir wirklich, wie hoch ist das Risiko wirklich, und muss dann sagen, so sehr ich sagen würde, möchte beim Laufen nicht meine Gesundheit gefährden, bin ich ja trotzdem bereit, ein viel größeres Risiko einzugehen. Und das ist so ein bisschen dieser Ansatz dieses Artikels. Es gibt kein Schwarz und Weiß. Ich kann einfach nicht sagen, es ist immer richtig, ein Rennen abzubrechen. Oder ich kann auch nicht sagen, never quit. Das halte ich tatsächlich für eine sehr gefährliche Aussage, weil sich diese Option grundsätzlich zu nehmen, deswegen heißt der Artikel auch, DNF ist immer eine Option, weil die Option ist immer da. Ich muss sie nicht nutzen. Aber es macht manchmal Sinn, es abzuwägen und zu sagen, ich gehe raus oder nicht. Ist ganz interessant, das ist ja schon fast wie so eine Art Redaktionsgespräch, weil witzigerweise erst, wenn man drüber redet, merkt man ja auch, was man sich für Gedanken beim Schreiben gemacht hat. Wenn ich schreibe, ich habe das ja noch nicht in so einem großen Umfang gemacht, dann sprudeln ja die Zeilen aus mir raus und ich habe eher Probleme, sie zu sortieren und in einen sinnvollen Kontext zu bringen. Ich hoffe, das gelingt mir manchmal. Aber ich habe da in den letzten Jahren sehr viel über mich gelernt, weil ich früher doch tendenziell, du kennst das, du warst lange Zeit mein Trainer, doch eher Läufe einfach nur durchgezogen habe und das als Kompliment gesehen habe, wenn mir jemand gesagt hat, Daniel, du bist ein Kämpfer, du hast das durchgezogen, stark von dir. Und heute denke ich mir, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, wenn jemand sagt, stark durchgezogen, weil das ist ja, also das Letzte, was ich mir vornehme bei einem Rennen, ist, es durchziehen zu müssen, sondern ich habe vielleicht auch ambitionierte Ziele, aber dann freue ich mich über das Ziel oder über das Finish, aber niemals ziehe ich mich über das Durchziehen an sich. Ist eine sehr persönliche Meinung, ich will das gar niemandem absprechen, aber mein Zugang hat sich da in den letzten Jahren doch einfach auch gewandelt. Ja, also ich finde mich da vollkommen wieder in dem, was du erzählst. Ne? Also ich muss sagen, also in den Zeiten, wo ich wirklich stark aktiv war, gerade im Wettkampfsport, also gerade auch im Triathlonsport, war also dieses DNF ist keine Option, das haben Leute auf den T-Shirts getragen. Ne? Also Das war wirklich, das war so in, ne? Und das war so für. Man kann schon tatsächlich sagen, verpönt, ne? Wenn du jetzt irgendwie ein Rennen aufgegeben hast, dass du dich irgendwo geschämt hast oder so. Aber tatsächlich habe ich von Anfang an ähnliche Gedankengänge dazu gehabt wie du. Ne? Also und ich finde auch, dass diese Option oder beziehungsweise diese Entscheidung, ein Rennen abzubrechen, irgendwie nicht rational ist. Also das sind irgendwie Bruchteile von Sekunden. Ne? Also ich kann mich wirklich, es ist schon beides super lange her und ich kann mich wirklich an zwei Wettkämpfe erinnern, bei dem ich, wo ich das Rennen abgebrochen habe. Das eine war ein Triathlon, das war in Gummersbach. Kann ich mich erinnern, und es war saukalt und ich war im Wasser ohne Neo, ich hatte kein Neo, und ich habe dieses Schwimmen, das war glaube ich olympische Distanz, ich habe dieses Schwimmen nicht überstanden. Ich habe gesagt, ich halte es hier nicht aus, das ist mir einfach zu kalt, es geht nicht, ich breche ab. Und dann bin ich ausgestiegen, das ist das eine. Und das andere war tatsächlich der Amsterdam-Marathon, wo ich auch nach Kilometer, glaube ich, 33 einfach runter von der Strecke bin. Und dann habe ich mir die Startnummer abgerissen und dann habe ich mich gefragt, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Und das war wirklich so, du machst es einfach so, weißt du, das läuft irgendwie so dermaßen in Unbewussten. Aber auch, was gerade in Amsterdam war, ich habe schon vor dem Rennen so ein bisschen Probleme mit meiner Leiste gehabt und das war im Wettkampf selbst, war das wirklich schon an so einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, scheiße, das siehst du, das geht nicht, das kannst du nicht machen. Aber so diese Entscheidung abzubrechen, die kam einfach, weißt du? Das war ein Bruchteil einer Sekunde. Ich bin von der Strecke, habe mir die Nummer abgerissen und dann habe ich mir gedacht, ich will wieder zurück oder soll ich zurück? Oder weißt du, so Gedanken gehen dir durch den Kopf. Aber das sind echt so irgendwie so die zwei Wettkämpfer, die ich mir wirklich sehr, sehr, die mir sehr präsent sind. Ne? Und die Entscheidung dann einfach von einer Sekunde auf die andere fällt, ne? Aber wahrscheinlich schon im Unterbewusstsein schon viel früher stattgefunden hat irgendwo, ja. Aber super interessantes Thema. Ich habe mir, da ich wusste, dass wir heute das Gespräch haben und ich das Thema auch ansprechen wollte, ich habe mir das auch durchgelesen. Ich fand den Artikel auch richtig, richtig gut geschrieben. Also kann ich nur empfehlen, auch die Seite an sich, alles laufbar. Und da sage ich jetzt mittlerweile als Radsportler. Aber ja, nee, sehr, sehr gutes Thema. Ich finde, so die Position, die man früher hatte, so wie du sagst, ne, ja, immer durchziehen, egal mit gebrochenen Armen, Beinen oder was weiß ich, mit blutendem Kopf ins Ziel mit dir, weißt du so? Nee, also die Zeiten sind zum Glück vorbei und die Leute ja, sehen das auch mittlerweile etwas anders. Ja. Glücklicherweise. Eine Sache ist mir tatsächlich bei diesem DNF-Punkt noch wichtig, weil ich ja sehr viel auch auf Schmerzen und körperliche Dinge eingegangen bin. Mir ist tatsächlich wichtig zu betonen, dass auch mentale, vielleicht auch psychische Aspekte mindestens, also es gibt keinen Grund, der nicht legitim ist, weil alles, was mich persönlich zu dem Punkt bringt, aufgeben zu möchten, ist erstmal ein legitimer Grund. Ich hatte letztes Jahr ein Rennen aufgegeben beim Hubert, wo ich auch auf dem Podiumsplatz scheinbar unterwegs war und wo ich aber mich dermaßen verlaufen habe, trotzdem noch auf dem Podiumsplatz war und gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Wo ich einfach gesagt habe, das hat mich so viel mentale Kraft und Energie gekostet, ich will einfach nicht weiterlaufen. Und das klingt erstmal sehr absurd, weil wir denken, ja, wir machen, also gerade in meinem Bereich, ich bin im Ultra, ich fühle mich im Ultralaufen am wohlsten bei Ultramarathons. Das ist sowieso sehr fordernd. Man geht ja davon aus, dass man das sowieso in Kauf nimmt, sehr viel, dass von einem mental sehr viel abverlangt wird. Aber gerade unter diesem Aspekt möchte ich auch, wenn mir ein Rennen nicht unfassbar wichtig ist, und das Hubert war ein Rennen, auf das habe ich mich sehr gewissenhaft vorbereitet und auch sehr darauf gefreut, aber mehr war es auch nicht. Und da dann mental sich so zu verausgaben und da dann auch wieder diese Waage zu füllen und zu sagen, wofür mache ich das gerade? Was kostet mich das? Und im Zweifelsfall, das habe ich auch schon erlebt, haben mich Rennen so gefordert, die zu Ende zu bringen, es durchzuziehen, in Anführungszeichen, dass ich danach richtig Schwierigkeiten hatte, wieder ins Training zu kommen und mich aufs Laufen zu freuen, weil ich mich so richtig ausgelaugt hatte. Jetzt ist Burnout ein viel zu großer Begriff dafür, aber ich glaube, so ein bisschen von der Symptomatik ist es vielleicht vereinfacht zu vergleichen in einer starken Light-Version, sage ich mal, weil, wie gesagt, ich will kein Burnout verharmlosen. Aber man kennt es einfach, wenn du dich da komplett verheizt, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich mich dann frage, na, ist es das jetzt wert, dass ich vielleicht den nächsten Monat keinen Bock mehr habe aufs Laufen, wenn's gut läuft nur den einen Monat, wenn's schlecht läuft, vielleicht auch länger. Da muss es nicht mal aufs Körperliche gehen, sondern ich finde auch gerade der Kopf ist da sehr wichtig und ist auch vollkommen legitim zu sagen, das ist nicht das, was ich mir hiervon versprochen habe. Ich möchte mich hier, ich möchte das hier nicht, Punkt. Dann ist man niemandem eine Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. Und auch dann muss man sagen, ich würde heute nicht mehr sagen, ich habe ein DNF bereut, weil ich eigentlich aus jedem DNF eine Lehre gezogen habe. Und selbst wenn es mich ärgert, dass ich letztes Jahr den Hubert abgebrochen habe, weil ich weiß, dass ich das körperlich locker, nicht locker, aber ich hätte es noch schaffen können, ich kann es ja nicht mehr ändern. Ab dem Zeitpunkt, wo ich in Amsterdam stehe und mir die Startnummer runterreiß und sage, ich gehe von der Strecke runter, ja, dann ist es vorbei. Dann ist die Entscheidung gefällt und es bringt dich ja kein Stück weiter, dich dann selbst zu beschuldigen, es nicht durchgezogen zu haben oder sauer auf sich selbst zu sein, weil das Kind ist in den Brunnen gefallen. Ich denke dann, das Beste ist für mich persönlich, sich einen Moment Abstand zu gönnen, auch einfach mal natürlich enttäuscht zu sein. Enttäuschung gehört dazu. Enttäuschung bedeutet, dass einem das wichtig war, es lag einem was da dran. Und dann kommt vielleicht irgendwann nach diesem ganzen emotionalen Teil, dieser rationale Teil, wo man sagt, okay, woran lag es denn? Gab es denn vielleicht etwas, was ich hätte anders machen können, vielleicht sogar müssen, besser machen können? Bekanntesten Punkte sind für uns irgendwie Verpflegung oder so, wenn es darum geht, dass man irgendwie so ein Energieloch hat. Habe ich überpaced? Bin ich zu doof zu navigieren oder hätte ich mir vielleicht vorher mal die scheiß Route auf die Uhr laden sollen? Das sind so Sachen, wo dann irgendwann der rationale Teil nachgesteuert kommt, aber auf gar keinen Fall, finde ich, darf der rationale Teil den emotionalen ersetzen. Es ergänzt sich halt einfach. So sehe ich es genau auch. Ne? Also ich finde, ne, ich meine, das ist ja jetzt wirklich kein neuer Spruch, ne, den ich da jetzt bringe, so nach dem Motto, du lernst tatsächlich aus den Niederlagen am meisten. Ja. Ne? Wenn du ständig irgendwie nur Erfolge hast, dann lernst du irgendwie nicht. Wobei, wenn man ständig nur Erfolge hat, dann macht man irgendwas richtig. Aber richtig, ja. Ja, aber tatsächlich, ne, wenn, Ich meine, ich weiß nicht, wer mir das mal gesagt hat, aber ich habe das tatsächlich von jemandem gehört, so nach dem Motto, naja, also wenn ich jetzt das erste Rennen aufgebe, dann fällt es mir immer leichter, die anderen Rennen aufzugeben. Ja, aber sich diese Barriere zu setzen, zu sagen, ich darf kein Rennen aufgeben, ne, das kann auch gefährlich sein, ne, so wie du sagst, ne, es kann körperliche genauso wie mentale Verletzungen mit sich bringen und auch gerade die mentale Ebene, die du gerade angesprochen hast, ne, also ich glaube, das wieder auf wirklich auf einen vernünftigen Level zu bringen, um geradezu auch Ultras zu finishen, ne, das kann unter Umständen noch viel länger dauern, als jetzt irgendwie eine Verletzung auszukurieren. Ja. Ne, das ist wirklich dann schon, da sind wir dann schon in so einem Bereich, also das kann wirklich dann auch Monate dauern, bis du dann wirklich, ne, bereit bist, irgendwie so eine Ultra wieder in Angriff zu nehmen. Ja. Super interessantes Thema. Also, wie gesagt, ich kann jeden deinen Artikel nur ans Herz legen. Ich finde auch, das Thema ist wirklich wichtig. Ne? Es ist gut, darüber zu reden. Ja, also das ja, hat mir gefallen. Ein anderes gutes Thema tatsächlich ist die gerade zu Ende gegangene Tour de France. Und wir haben uns ja im Vorfeld haben wir uns mal öfter per WhatsApp darüber mal ausgetauscht, was so gerade los ist. Und jetzt auch zum Schluss hatten wir auch so ein paar längere Diskussionen tatsächlich, ne? So über unseren Standpunkt, was jetzt die Tour de France ja angeht. Ich hab jetzt zu so diesem Punkt bei mir, ich habe mir tatsächlich so eine Liste gemacht, ne? Ich habe mich richtig gut vorbereitet für heute und ich habe geschrieben Tour de France. Lust oder Frust, auf welcher Seite bist du? Ich möchte vor allem diese Überleitung von gerade nutzen. Wir haben gerade darüber gesprochen, DNF ist immer eine Option. Und ja, ich denke, das beschreibt die Stimmung aller Sprinter in Tourwoche Nummer 3, die ja ab der letzten Etappe gesagt haben, wir denken auch an deutsche Sprinter, was ja bei uns dann auch in den Sportmedien so ein bisschen breiter getreten wurde, wenn ein Phil Bauhaus halt sagt, ne, die letzte Tour-Etappe ist durch, und der wird es natürlich nicht allein entschieden haben, sondern sein Team wird da mit Spracherecht gehalten und haben gesagt haben, du fährst jetzt nach Hause, und er würde wahrscheinlich auch gesagt haben, ja, ich fahre nach Hause, und dann fährt er halt nach Hause. Mhm. Bei mir, um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, ganz klar, Lust. Mir hat diese Tour de France dieses Jahr, mir hat sie letztes Jahr schon Spaß gemacht, mir hat sie dieses Jahr noch viel, viel mehr Spaß gemacht, obwohl sie gar nicht so spannend war, wie ich erwartet hatte ich aber die ganze Zeit, war eine persönliche Spannung oder Anspannung noch da, weil ich bis zum Ende, eine Tourwoche 3 wurde es dann doch eindeutiger mit der Zeit, aber weil ich bis zum Ende mir nicht sicher war, ob Pogacar dieses Level hält. Und ob ein Vingegaard nicht doch noch irgendwie eine Schippe drauflegen kann. Und ich war ja auch vollkommen überrascht von einem Remco, der irgendwie, finde ich, viel besser performt hat, als ich erwartet hätte. Ich dachte, der macht so Sachen wie die erste Woche durchattackieren und dann irgendwie 15 Minuten ja, nehmen. Und dann Ja, genau das. Und dann am Ende kriegt er das Bergtrikot oder so. Irgendwie sowas hatte ich erwartet. Wir hatten einen Fight ums Bergtrikot. Und wir hatten einen doch hinten raus relativ spannenden Kampf nochmal um die Sprintwertung. Und ich muss sagen, ja, Gesamtklassement war dann unterm Strich nicht spannend. Also in den gesamten Top Ten nicht. Das war letztes Jahr, glaube ich, zumindest mit Blick auf die Top Ten nochmal cooler. Aber zu sagen, wir haben hier die aktuell drei großen Giganten plus Roglic, der nur noch mit Stützräder fahren darf in Zukunft. das hat mir richtig Freude bereitet. Ich fand das richtig krass. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, ich habe wirklich auch mit großer Spannung die Tour verfolgt und war wirklich sehr gespannt darauf, wie Pogacar sich nach dem Giro hält. Ich meine, der Giro hat ihn vielleicht jetzt nicht so vor so die Schwierigkeiten gestellt, ne, weil da so jetzt so die Gegenwehr der anderen Fahrer war jetzt nicht so stark. Ne, er hat den Giro, ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten Vorsprung gewonnen, aber das war schon mehr als deutlich. Bei der Tour war es jetzt tatsächlich fast das Gleiche, ne, so wie du sagst, also hier und da, ne, hatte Vingegaard doch ganz schön jetzt gekämpft und ihm sogar eine Etappe abgeluchst, ne, mit dem Sprint, den sie da beide hatten. Aber ja, also ich muss aber auch dazu sagen, ich habe Spaß bei der Tour de France an dem, was hinter den Treppchen passiert, weißt du, Ausreißer, ne? Also Richard Carapaz, also ich fand den richtig, richtig, richtig gut. Also der war, glaube ich, 4 Tage in Folge war den Ausreißergruppen. Ja. Ne? Da hat das ist das, einen das Berg hat mich zurückerinnert an, war es vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren, als Simon Geschke unverhofft ja. ins Bergtrikot gefahren ist und dann ja wirklich zu Recht von den Zuschauern an dem Streckenrand bestialisch gefeiert, dafür, dass er versucht hat, in jede Ausreißergruppe zu gehen und jeden Bergpunkt mitzunehmen, den er irgendwie kriegen kann. Bei Carapaz ist einfach nochmal eine andere Klasse Fahrer, muss ja, man ja auch dazu stimmt, sagen. Das stimmt, und ja. ich habe mich total gefreut. Und das war, ich mache kein Hehl daraus, dass ich Pogacar als sehr sympathisch empfinde. Ich mag einfach die Art, wie er fährt. Das hat für mich immer so was Verspieltes. Aber es hätte mir doch auch einige Sympathiepunkte bei mir gekostet, wenn er jetzt am Ende noch Carapaz aus dem Bergtrikot rausgefahren hätte. Weil ich finde, das hat schon auch so ein Stück weit was mit Respekt zu tun, dass du halt einfach sagst, hier, ich bin ganz klar auf Gesamtklassement und natürlich versuche ich alles zu tun, um die Tour zu gewinnen und meinetwegen auch so viele Etappen zu gewinnen, wie ich nur kann. Ich bin Rennfahrer im Radsport, aber ich muss nicht um ein Wertungstrikot kämpfen, was mir im Grunde genommen egal ist. Und ich fand es so schade, dass es in den letzten Jahren so oft war, dass einfach das Wertungstrikot, das Bergtrikot bei irgendwelchen Gesamtklassementfahrern beziehungsweise ja häufig beim Tour de France-Sieger gelandet ist, weil der halt so ein Vingegaard letztes Jahr ja auch an den Bergen hinten raus Gas gegeben hat und dann natürlich immer die Bergpunkte mitgenommen hat. Und wie schön war es zu sehen, da jemanden zu haben, der sich eben wie Geschke vor ein paar Jahren aufopferungsvoll kämpft und das auch einfach zelebriert und einfach dieses Bergtrikot, was finde ich ja auch einfach das schönste Tour de France-Trikot ist. Also das rot gepunktete ist einfach das schönste Trikot. Und ich glaube, Education First fährt mit Cannondale, oder? Und die hatten so einen gepunkteten Rahmen für ihn noch organisiert gehabt. Ja. Das sah einfach geil aus. Das war komplett stimmig. Und das war, finde ich, einer meiner schönsten Tourmomente. Richard Carapaz, wie er ins Bergtrikot fährt, sein Etappensieg, für den er so viel gearbeitet hat. Am Anfang hat er, glaube ich, ja sogar noch das gelbe Trikot gehabt. Hammer. Also es gab so viele coole Momente. Und ich habe im Vorfeld des Gesprächs darüber nachzudenken, was gab es für Momente, die mich genervt haben. Und du hast die Chip-Situation angesprochen. Eigentlich alle Momente, die mich genervt haben, haben fast ausnahmslos mit Zuschauern zu tun. Und ehrlicherweise mit dem Aussteigen, ich habe es gerade angesprochen, von manchen Rennradfahrern, wo ich mir denke, ich stecke nicht drin. Aber dafür ist für mich der Mythos Tour de France irgendwie zu groß, als dass ich es... Ich habe vorhin gesagt, DNF ist immer eine Option. Da bin ich als Athlet selber in der Perspektive und umgekehrt. Wenn es bei mir den Eindruck macht, es ist nur so kalkuliert, fällt es mir als Fan wiederum, der ich dann bin, vollkommen raus aus der Sportlerperspektive. Mir fällt es auch schwer, mich dann da rein zu versetzen. Ich sitze dann wirklich wie damals der 7-jährige Daniel mit der Keksdose auf der Couch und gucke mir das an. Da würde ich es mir manchmal wünschen, dass sie dann sagen, okay, ich bin zwar Sprinter und jetzt kommen hier noch 3 Berge und die werden wehtun wie Sau, aber ich fahre da jetzt noch drüber. Entscheidet in der heutigen Sportwelt entscheidet das natürlich, wie vorhin auch gesagt, kein Sportler für sich allein. Du hast ein Team, das da mitredet und sagt, weiß ich nicht, sei bei der Vuelta noch mal fit oder sei bei manche wollen ja bei Olympia fit sein, wollen noch mal irgendwo anders am Start stehen. Das sind ziemlich sicher auch alles legitime Gründe. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Aber das Fanherz in mir sagt, zieh durch und quäl dich nochmal über die Berge, auch wenn es nicht dein Metier ist. Aber das ist halt eben so das große Unterschied, ne, zu uns Hobbysportlern. Für die ist es tatsächlich jetzt ein Job, ne, Tour de France hin oder her. Natürlich ist das für jeden ein großes Highlight, aber wie du sagst, ne, das eine Highlight jagt da irgendwo das nächste, weil Olympia kommt, ne. Ich weiß nicht, wie viel von denen ausgestiegen sind, die tatsächlich dann auch bei Olympia sind. Aber, ja, es kommen ja auch andere Rennen und Geld muss ja auch verdient werden und so, ne. Das klingt alles nicht mehr so schön romantisch und cool und nimmt so ein bisschen von dem Mythos Tour de France da auch so ein bisschen was weg. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich für die ein Beruf, ne, und die müssen damit irgendwo auch Geld verdienen. Also die Teams müssen da auch irgendwie über die Runden kommen. Also von daher, ja, also das ist dann halt so ein bisschen so die andere Seite der Medaille, ne. Du hast ja auch die Fans angesprochen. Ich fand bis, Also klar, es gibt ja immer, ne, die Ausnahmen von den Regeln und irgendwelche Idioten sind da immer dabei, wie jetzt dieser Chipsmann da. aber den haben sie wohl gekascht, ne? Also ja. den haben sie irgendwie ausfindig gemacht und finde ich sehr gut, dass sie da so konsequent sind. Aber hattest du nicht das Gefühl, dass es dieses Jahr so ein bisschen insgesamt etwas besser war und die Zuschauer ein bisschen, ne, jetzt irgendwie haben ja. sich tatsächlich so ein bisschen an die Spielregeln gehalten. Es gab immer welche, die dann da mitlaufen und so, aber insgesamt war es besser. Ich habe gerade drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe einfach mehr auch auf die negativen Szenen geachtet, aber es gab auch sehr viel positive Szenen. Also zum einen finde ich es ja auch stark, dass in dem Bereich, bevor das Absperrgitter kam, haben sie jetzt ja häufig einfach so eine gelbe Schnur gespannt und wie mächtig das allein ist, einfach was Visuelles, was viele offenbar gehemmt hat, dann darüber zu gehen. Das fand ich schon mal wahnsinnig clever. Und was an vielen Etappen aufgefallen ist, ist einfach dieses, ich sag mal, selbstreinigende Verhalten der Fans. Das heißt, es ist schon häufig am Streckenrand gewesen, dass irgendjemand mitgerannt ist und dann hat man jemand von außen ihm am Schlawittchen gepackt. Ja, ob es gleich so körperlich werden muss, weiß ich auch nicht. Aber du hast gleich gemerkt, es gibt auch viele Fans am Streckenrand, die dann interveniert haben und gesagt haben, nee, lass die Fahrer in Ruhe. Und die Tour de France hat auch selber über ihre Social-Media-Kanäle auch viel mehr auf das Thema aufmerksam gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, dass sie ein Instagram-Reel auch, glaube ich, in der letzten Tourwoche gepostet hatten, wo sie einfach mal die Fahrer vorm Start gefragt haben, was nervt euch denn am meisten? Und da waren auch unter anderem als aus deutscher Perspektive, glaube ich, ein Simon Geschke und ein Nils Polit dabei und natürlich aber auch andere internationale Fahrer, die einfach mal erläutert haben, was ihnen auf den Sack geht. Dass ein Simon Geschke sagt, geht mir weg mit den Bengalos, ich kriege keine Luft. Und der Nächste sagt, hier, ihr meint's gut, aber hört auf, uns mit Wasser zu bespritzen und rennt auch nicht neben uns her. Das ist sackgefährlich. Und ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn wir das sagen, erreichen wir sowieso sehr wahrscheinlich nicht die Leute, die dort irgendwie Halligalli machen. Aber wenn der offizielle Tour de France-Account das teilt und da auch am Ball bleibt, dann wirst du zwar immer noch nicht den besoffenen Harald da von der Strecke wegholen, aber du wirst vielleicht andere Fans erreichen, die da stehen und vernünftig sind und dann mal sagen, Harald, stell dich mal an den Streckenrand und nüchter erstmal aus. Ich glaube, das hatte schon eine Wirkung und verglichen mit den Bildern letztes Jahr, glaube ich, war es tatsächlich besser. Ich habe mich, wo du das gerade vorhin angesprochen hast, ne, wo ich habe das nämlich auch schon ein paar Mal gesehen, dass der eine Zuschauer den anderen wegzieht irgendwie so nach dem Motto, hier, geht da mal weg, ne, und lass die Fahrer in Ruhe. Ich habe mich gefragt, so wie oft ist sowas später noch in der Schlägerei ausgeartet, weißt du, weil wenn du da den Falschen zur Seite ziehst und der dir dann eine reinhaut, oh, dann kann das schon ganz schnell was abgehen. Aber ja, deswegen war es mir auch wichtig, das nochmal klarzustellen. Also da körperlich werden ist, glaube ich, auch nicht die beste Option. Es gab auch eine Situation, die ist dann brenzlig geworden, weil einfach jemand mitgelaufen ist und ein anderer Zuschauer ihn dann getreten hat und der ist dann in Richtung des, ich weiß nicht mehr, ob in des Kommissarfahrzeugs, glaube ich, in Richtung des Roten so ein Stück gestolpert. Das kann ja ganz schnell böse ausgehen. Und da hast du ganz schnell einen Tourskandal und noch viel schlimmer halt auch einfach verletzte Personen. Also der Skandal ist ja weniger schlimmer als die Personen, die dann zu Schaden kommen. Egal, ob selbst schuld oder nicht. Deswegen handgreiflich werden vielleicht nicht, aber es hat vielleicht schon immer eine Wirkung, jemanden einfach mal anzuschnauzen, der da meint, da mit seiner Chipstüte neben Nils Polit herzurennen. Ich glaube, das sind Emotionen pur da an dem Berg, ne? Also ich glaube, weißt du, deshalb, ne, so das mit der Schlägerei kam mir da so in den Kopf, weil ich meine, ich sag jetzt einfach mal, 50% der Leute sind da doch schon angetrunken, wenn nicht besoffen, weißt du, und wenn da, die warten stundenlang auf die Fahrer und wenn die dann endlich kommen, dann brechen die Emotionen durch und boah, also das, genau, also ich glaube, es gab schon einige brenzlige Situationen, die wir gar nicht so, weißt du, so mitbekommen, die man gar nicht so vor Kamera sieht, ne? Wenn das große Pulk dann irgendwann durchkommt und so weiter. Ja. Das stelle ich mir schon mal ganz, ganz krass vor. Wäre für dich sowas tatsächlich mal ein Anreiz, mal in die Alpen mal zu fahren und sich sowas vor Ort anzuschauen? Total. Also ich habe dieses Jahr damit geliebäugelt, aber viele Tour-Etappen waren ja sehr südlich. Sehr im Süden Frankreichs. Die Tour hat ja am Ende ja auch wieder dann den Weg nach Nizza genommen. Das heißt, wir sind ja gar nicht so sehr unten aus dem südfranzösischen Raum rausgekommen. Ich habe tatsächlich aber bei dem Veröffentlichen der Strecke schon geguckt, wie kann ich das irgendwo mit einem Wochenendtrip vereinbaren? War jetzt dieses Jahr für mich nicht machbar. Ich habe auch bei der Tour de France Femme geschaut gehabt. Das passt für mich zeitlich leider auch nicht. Die haben auch ein paar richtig coole Etappen. Haben, glaube ich, zum Schluss auch nochmal eine brutale Bergankunft. Hätte ich auch Bock drauf. Ich glaube, da ist ehrlicherweise, ich nenne es mal stumpf, der Prollfaktor, einfach der Idiotenfaktor, ist, glaube ich, auch einfach geringer. Und trotzdem ist die Begeisterung sehr groß. Parallel lief ja jetzt auch der Giro der Frauen. Da war ja auch natürlich nicht so großflächig wie bei, nicht natürlich, aber leider nicht so großflächig wie bei den Herren, aber trotzdem war da zum Teil eine tolle Stimmung an der Strecke. Vielleicht ist das eher was, wo ich mich an der Strecke sehe. Oder dieses Jahr bei der Deutschlandtour mal irgendwo hinstellen. Die aber auch leider sehr im Süden verläuft, ne? Also, das stimmt, ja. Ja, die sind da schon, ist die Tour de France der Frauen, geht die irgendwo an der deutschen Grenze entlang? Ich habe die jetzt Strecke gar nicht im Kopf. Ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die Strecke gerade auch nicht mehr im Kopf, weil ich das dann irgendwann verworfen habe. Am Ende geht es nochmal, ich müsste es gleich aufmachen, am Ende geht es auf jeden Fall zum Abschluss nochmal krass auf den Berg rauf. Ich hab die Strecken tatsächlich nicht mehr vor Augen. Okay. Ich hatte dieses Jahr die Strecke bei der Tour de France der Herren auch nicht so richtig vor Augen. Ich hatte nur die Profile. Ich wusste ungefähr, wie viele anspruchsvolle Etappen bei der Herrentour anstanden. Aber ansonsten habe ich mich vorher ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, ich werde es nicht hinkriegen, an die Strecke zu kommen, habe ich mich mit den Orten auch nicht mehr so beschäftigt. Wie fandest du die Streckenplanung der Tour? Weil ich fand, es war natürlich schon auch sehr auf Zuschauerspektakel ausgelegt. Wahrscheinlich sehr zum Leidwesen der Fahrer, aber mir persönlich hat es natürlich sehr gefallen. Definitiv, ne? Alles, was uns gefällt, das tut den Fahrern dann halt umso mehr weh, ne? Weil das, klar, es muss ja immer sehr, sehr spektakulär sein bei der Tour de France, aber ja, also es waren schon ein paar richtig coole Berge da dabei, ne? So ein paar wirklich Berge, die schon, was weiß ich, wie oft bei der Tour de France waren, aber auch welche, ne, die jetzt nicht so oft dabei waren, die jetzt irgendwie ein, zweimal. Die Strecke an sich fand ich cool, aber ich glaube, ich habe dir das mal in eine Nachricht geschickt, was man so richtig mal mitbekommen hat dieses Jahr, und das ist mir wiederum letztes oder die Jahre davor gar nicht so aufgefallen, wie fertig die Fahrer waren. Ich weiß nicht, ob, ich meine, gut, weißt du, so, wenn so Fotografen oder Kameraleute da jetzt so da drauf aus sind, so dieses Leiden, weißt du, da ins Blickfeld zu werfen, ne, dann kriegst du das natürlich umso deutlicher mit, aber irgendwie hatte ich dieses Jahr, kam mir so in den Sinn, boah, krass, ich weiß nicht, von wem das, wer das jetzt war, aber ich habe da wirklich so einen Instagram-Post gesehen vom Fahrer, der hat keine Luft bekommen. Der hat wirklich um seine Luft da wirklich, der hat gekämpft, ne, als wem irgendwas im Hals stecken geblieben, ne, also das war so krass, also, ja, also das ist das, was ich so jetzt so mitnehme. Schöne Strecke, definitiv, aber ich glaube, das hat den Fahrern absolut alles abverlangt und noch wahrscheinlich noch darüber hinaus, ne, Wir hatten ja auch eine sehr tödliche Mischung aus, also ein Tourstart, der ja sofort extrem anspruchsvoll war. Das fand ich richtig geil. Also ja, fand ich auch mega. Alle waren noch bei Kräften, aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen dazu geführt, dass wir, also im positiven Sinne, glaube ich, viel weniger Stürze hatten, weil die Leute, weil die Leute waren von Anfang an schon am Limit, die Fahrer, und gleichzeitig, ja, du hattest die Krankheitswelle im Peloton, du hattest ja auch ein bisschen Unmut, wie man so viel gelesen hat, zwischen den Fahrern, weil es dann hieß, hier sind Leute unterwegs, die Covid haben, aber nicht rausgehen. Hat man am Rande auch immer mal wieder gelesen, wo es dann auch zu verschiedenen Meinungen kam. Wir hatten einen, teilweise in Interviews, finde ich, berechtigterweise auch sehr empörten Remco, der von Reportern gefragt wurde, warum stehen Sie hier mit Maske? Ja, weil Sie hier ohne vor mir stehen. fand ich auch mal eine Ansage. Die Interviews mit Remcos finde ich immer ganz cool. Also der ist immer sehr offen. Ja, genau. Der trägt sein Herz auf der Zunge. Ja. Auch ja, so halt das mit Vingegaard, ne, das was ne, so von wegen, er hätte keine Eier da gehabt, den irgendwie mit zu führen. Das war auch so ziemlich am Anfang der Tour, ne? So. Ja. Genau. Das war für mich auch, es hat die Tour dieses Jahr auch ausgemacht, weil ich das Gefühl hatte, vielleicht auch einfach, weil Remco dabei war und weil er halt selten ein Blatt vor den Mund nimmt. Er ist einfach ein starker Charakter, der auch einfach weiß, wie er polarisieren kann manchmal. Und das war natürlich so interessant, weil du medial plötzlich eine ganz andere Begleitung hattest. Du hattest halt einfach vier Alpha-Tiere da plötzlich. Roglic war ja zumindest eine Zeit lang ja auch dabei, der ja auch einfach den Anspruch hatte, da vorne mitzufahren, auch wenn es ihm bis auf beim Zeitfahren nicht geglückt ist. Und dann hattest du aber trotzdem immer diesen Respekt Also es gab ja genauso die Szenen wie Pogacar und Evenepoel gut miteinander umgegangen sind, gleichzeitig trotz dieser öffentlichen Aussagen von Vingegaard, der ja auch dann mal Statements zurückgesetzt hat, der ist ja dann in seiner ruhigen Art, besonnenen Art, hat er ja trotzdem seine Nadelstiche verteilt. Und trotzdem war das Erste, als sie zusammen über die Ziellinie gefahren sind, haben sich abgeklatscht in einer offenherzigen Geste. Und das hat mich tatsächlich sehr begeistert, dass ich das Gefühl habe, diese sportliche Basis und dieser sportliche Respekt, der stimmt. Und es wurde ja auch viel über eine der letzten Etappen geredet, als Pogacar kurz vor Schluss Vingegaard noch absprintet. Ich glaube, das war tatsächlich auch die vorletzte Etappe vorm Zeitfahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo dann auch, ich glaube sogar in der Sportschau viel darüber gesagt wurde, dass das wäre respektloses Verhalten. Und ich denke mir so, nee, es ist ja, also man kann über die Leistung von Pogacar, warum er so viel stärker ist oder nicht, da wird viel gemutmaßt, aber prinzipiell, also wie respektlos wäre es denn zu sagen, ich lasse dich jetzt hier vorne wegfahren. Was macht es denn mit dir als Sportler, wenn du das Gefühl hast, hast dir gerade den Sieg geschenkt bekommen? Das ist lustig. Und ich glaube nicht, dass der Vingegaard das will. Nee. Ich glaube nicht, dass Vingegaard das will. Also keine will nach so einer Etappe irgendwas geschenkt bekommen. Ne? Also das ist, wie du sagst, das wäre so, ne, ich verpünd dich mal, ich schenk dir da mal was. Ne? Ja. Und wirklich, da fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen in die 90er zurückversetzt. Es gab eine Alpe d'Huez-Etappe, wo sich Armstrong und Pantani gebettelt haben. Mhm. Und da hat Pantani gewonnen. Und da hat Armstrong zu ihm gesagt, also hat zu Reportern gesagt, er hat ihm den Sieg geschenkt. Ne, er hat zum Schluss hat er ein bisschen nachgegeben und damit Pantani gewinnt. Ich weiß nicht, da war auch irgendwas im Vorfeld. Auf jeden Fall ging daraus wirklich ein Shitstorm dann wirklich durch die Medien und auch Pantani hat sich mächtig darüber aufgeregt, ne, dass der Armstrong ihm auf gar keinen Fall irgendwas ist natürlich auch eine wahnsinnig arrogante Aussage, ne, weil du damit ja einfach auch ganz klar nochmal sagst, ne, der war nicht stark genug, um mich zu schlagen. Er ist auf meine Wohltat angewiesen gewesen und ich finde Armstrong, ich habe so ein, zwei Schnipsel von ihm gehört jetzt wieder im Rahmen der Tour de France, nicht viel, aber das, was ich gehört habe, fand ich wirklich wahnsinnig unsympathisch. Er hat im Nachgang der Tour jetzt Pogacar auch nochmal Ratschläge gegeben, dass er sein Image besser ausspielen sollte. Und im Kern, klar, die Medien, die hauen mal zu Recht, mal zu Unrecht jetzt sehr viel auf Pogacar ein. Einfach, glaube ich, auch aufgrund dieser Ratlosigkeit, warum er so viel besser ist. Manches kann ich nachvollziehen, manches nicht. Aber ich weiß nicht, ob Lance Armstrong die richtige Person ist, um da dann zu sagen, ja, du musst mal ein bisschen rausnehmen und mal die Zeitabstände kleiner lassen, damit dein Image besser wird. Weiß ich nicht, wir sind doch beim Sport. Also bei der Formel 1 in Verstappen sagt doch jetzt auch nicht, heute gewinne ich nicht, damit die Leute mich nicht mögen. Nee, der wird dann ausgebuht, wenn er irgendwo in Italien seinen Grand Prix fährt und wird in Zandvoort, wird er gnadenlos gefeiert. Es ist halt einfach so. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich zu Tour de France Zeiten bin ich wirklich ein Hörer des The Move Podcast von Armstrong, weil das wirklich sehr unterhaltsam ist teilweise. Und ich habe das auch gehört, ne, wo Armstrong halt gemeint hat, dass Pogacar sich ein bisschen zurückhalten soll, dass er sich keine Feinde machen soll im Peloton oder bei den Medien und so weiter. Und dann ging mir tatsächlich so durch den Kopf so nach dem Motto, ja, okay, also du denkst jetzt, der ist genauso voll, wie du es früher warst und deshalb soll er sich jetzt zurückhalten. Also ich fand das auch jetzt irgendwie so, weil Armstrong gesagt hat, ja, er hat ja auch so damit früher Erfahrung gemacht und so, weißt du, also so nach, also so als wäre 100%ig sicher, dass Pogacar quasi gedopt ist. Zu Armstrong muss ich sagen, ich habe den als Fahrradfahrer, ich habe den Typen einfach nur gehasst, aufgrund der Art und Weise, wie er gefahren ist, weil er war auch gnadenlos. Also mir hat sich in den Hirn eingebrannt, wie er auf den letzten Zentimeter Andreas Klöden noch überholt. Wirklich, ne, auf der Ziellinie hat er ihn noch überholt. Und boah, also da ging bei mir wirklich die Emotionen durch damals. Aber jetzt mittlerweile finde ich den Armstrong gar nicht so verkehrt, wobei diese Aussage fand ich auch so ziemlich daneben, ne, weil das wirklich so das gleichsetzt, so nach dem Motto, okay, Pogacar, also Armstrong denkt, er ist genauso voll und ne, gedopt mit was auch immer. Da habe ich auch gedacht, ja krass, also das so auszusprechen, fand ich schon nicht ohne. Aber wenn wir schon bei diesem Thema sind, weil das gehörte tatsächlich bei mir so ein bisschen zu dieser, ja, Frust ist jetzt zu viel gesagt, also es war kein Frust, aber das war so dieses, dieses, weißt du, Übermenschliche schon fast, weißt du? Mhm. Und das ist wirklich so der Punkt, wo ich persönlich da so ein bisschen Problem damit habe, das zu glauben, weißt du? Mhm. Weil ich einfach auch in der Vergangenheit da irgendwie zu oft erlebt habe, dass das einfach nicht möglich ist. Ne? Wenn du Leute hast wie, okay, Vingegaard kommt gerade aus der Verletzung, aber dafür war der auch bärenstark. Ne? Mhm. Evenepoel, gut, er ist ja Neuling bei der Tour, hat auch mächtig Zeit verloren auf Pogacar. Aber wie der Kerl gefahren ist, also Pogacar, ne? Der hat wirklich null Schwäche gezeigt. Der war wirklich übermenschlich, weißt du, und dann zwingen sich schon bei mir so Gedanken auf, so ey, das gibt's doch gar nicht, kann das wirklich sein, du da fährt die Creme de la Creme, ne, und der setzt die alle in den Sack, ne. Evenepoel hat nach dem Zeitfahren von Nizza nach Monaco hat er geheult, ne, weil der hat dann irgendwie auch gesagt, ich weiß nicht, was hier los ist und so, ne. Mhm. Ich meine, gut, es sind 3 Wochen Tour de France gerade, ne, durchgelaufen, und der hat sie ja zum ersten Mal bestritten, und da reagiert der Körper halt anders, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hatte ich auch so den Gedanken, so, ey, krass, also der Typ ist gerade Giro gefahren, hat ihn übermächtig gewonnen, und jetzt ohne irgendeine Schwäche zu zeigen, fährt der Tour de France. Ich möchte aber auch nochmal gleich dazu sagen, also dem ist nichts nachgewiesen worden, also wir gehen davon aus, dass er sauber ist, aber nichtsdestotrotz, also diese Gedanken, weil man eben auch so diese Erfahrung gemacht hat, ne, in den Jahren zuvor, die drängen sich einfach bei mir auf. Ich kann das nachvollziehen. Ich möchte an einer Stelle leicht widersprechen, weil alle immer sagen, Pogacar hat keine Schwäche gezeigt. Der Witz ist, er hatte ja, und diese Etappe, da, die hat sich bei allen eingeprägt, weil alle dachten, okay, jetzt kommt der Wendepunkt, nämlich der Punkt, wo, den du vorhin auch angesprochen hast, als Vingegaard plötzlich Pogacar übersprintet und sich den ersten und ich glaube auch einzigen Etappensieg bei der Tour de France dieses Jahr holt, wo alle dachten, wie kann denn das sein? Also Pogacar ist doch so viel explosiver als Vingegaard. Und ich glaube, Vingegaard hat selber nicht geglaubt, warum er gerade diesen Sprint gewonnen hat. Wo er dann auch gemutmaßt wurde, Pogacar hat an dem Tag die Ernährung so ein bisschen verhunzt. Der hatte hinten raus einfach einen Bonk und hatte nicht mehr die Power. Wo man gesehen hat, der ist nicht unschlagbar. Aber die waren einfach richtig, richtig gut am Start. Also ich will, auf gar keinen Fall würde ich für irgendeinen Fahrer dieses Pelotons meine Hand ins Feuer legen. Für gar keinen Profisportler generell, aber natürlich auch gerade in der Radsportgeschichte für niemanden da. Ich kann es mir vorstellen, dass da durchaus auch Leute gedopt gefahren sind. Ganz klar. Was mich in der Berichterstattung, da hatten wir uns ja schon auch ausgetauscht, wo ich auch gesagt habe, da reagiere ich schon irgendwie als Fan, als jemand, der gerade diesen Sport wiederentdeckt und sich wahnsinnig darüber freut, wie medienwirksam es plötzlich auch wieder in Deutschland ist, habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie sehen wir uns fast schon wieder, und damit meine ich nicht dich und mich, sondern unsere Berichterstattung sehnt sich nahezu nach dem nächsten Dopingskandal. Also ich habe zwischendurch mal bei der ARD, bei der Sportschau reingeschaltet und habe irgendwann gesagt, so, nee, ich muss zurück zu Eurosport, ich ertrage das nicht, wie Florian Nass, ein von mir sehr, also ich mag den als Sportkommentator, der ist so gut, der ist so emotional und so gut, aber er konnte mit Fabian Wegmann, ja auch ehemaliger Profi, eigentlich sehr, sehr, wie ich finde, smarter Typ, die haben es nicht mehr hingekriegt, über jedes Finale einer Etappe zu reden, ohne Pogacar mehr oder weniger direkt des Dopings zu bezichtigen. Und ich war es am Ende sowas von leid. Mir fiel es richtig schwer, das dann noch zu genießen. Und ich war dann richtig froh, wieder in meiner Eurosport-Berichterstattung mit Jens Vogt zu sein, wo ich das Gefühl hatte, er ist nicht nur ehemaliger Profi, sondern er ist auch einfach Radsport-Fan. Und vielleicht mache ich es mir ein bisschen einfach, aber ich ziehe mich dann sehr gern in diese positive Berichterstattung zurück und freue mich dann sehr an diese Euphorie und versuche dann gar nicht diese Bedenken, die auch, wie ich finde, ja prinzipiell sehr nachvollziehbar sind, weil du hast da jemanden, letztes Jahr den gleichen Gedanken hatte ich letztes Jahr bei Vingegaard, als er da nach dem Abschlusszeitfahren letztes Jahr, oder nicht nach dem Abschlusszeitfahren, aber nach dem letzten Zeitfahren letztes Jahr, er war ja nicht nur in den Bergen stark, sondern hat ja letztes Jahr war Vingegaard, der Pogacar ja komplett demoralisiert hat beim Zeitfahren, wo alle dachten, wie kann das sein? Wo ja auch dieselben Gerüchte wieder aufkamen, wo ich letztes Jahr auch dachte, es ist einfach zu gut, um echt zu sein. Und mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn morgen in der Zeitung stehen würde, wir haben hier einen Beweis für ein Doping. aber ich versuche mir gar nicht einen zu großen Kopf darüber zu machen, sondern ich habe es eh nicht in der Hand. Ich kann entweder sagen, mir gefällt der Radsport und mir gefällt das Spektakel und ich gucke es mir an, so wie ich das bei anderen Sportarten auch mache. Ich bin der felsenfesten Überzeugung in dem so anspruchsvollen Fußball, wie er heute gespielt wird, in diesem athletischen Fußball, wird, glaube ich, auch richtig viel medizinisch Schindluder getrieben. Du hast Olympia angesprochen, das wird da auch wieder ein großes Thema sein, über diverse Sportarten hinweg. Ich bin nicht naiv, aber ich glaube, ich kann das mittlerweile ganz gut von mir trennen. Es ist für mich kein Weltuntergang, wenn jetzt rauskommt, Pogacar hat gedopt. Dann bin ich, glaube ich, sehr enttäuscht. Aber es ist für mich keine Vollkatastrophe. Was für mich eine Vollkatastrophe wäre, wenn wir so einen Dopingskandal hätten wie in meiner Kindheit, als dann ja auch für mich persönlich Radsport komplett verschwunden ist, weil ich ja überhaupt gar keine Berichterstattung mehr hatte, weil es ja überall verschwunden ist. Wenn du dann das Gefühl hast, okay, hier ist jetzt tatsächlich drei Viertel des Pelotons gedopt und du hast hier irgendeinen Fuentes im Hintergrund, der drei Viertel der Teams abfrühstückt, das wäre für mich tatsächlich was mich richtig packen würde, wo ich auch sagen würde, puh, da wäre ich wahrscheinlich auch erstmal wieder für ein paar Jahre aus dem Radsport raus. Aber prinzipiell, ich bin Realist genug zu wissen, dass da definitiv ein paar schwarze Schafe mitfahren. Ich weiß nicht, wer es ist, und versuche, das Spektakel, das mir gezeigt wird, zu genießen und freue mich aber tatsächlich auch über so übermenschliche Leistungen. Wenn es jetzt rauskäme, dass da Doping mit im Spiel wäre, wäre Wehmut für mich dabei. Aber wir hatten uns auch so ein bisschen drüber ausgetauscht, wie kann das denn überhaupt sein, dass jemand so vorne wegfährt? Und wenn ich mir dieses ganze Team angucke, also die sowieso das Sudal-Team von Remco und das Team von UAE Emirates, die waren beide so brutal stark. Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern, gerade das Pogacar-Team, jemals ein so gutes, in der Zeit, wo ich geguckt habe, hatte ich nie so ein gutes Team gesehen, in Gänze, selbst mit der Hochphase Visma, mit einem Wout van Aert, der noch im grünen Trikot fährt, selbst da hatte ich nicht das Gefühl, dass das Team so gut ist wie das UAE-Team dieses Jahr, weil im Gegensatz zu dem Visma-Team von ein paar Jahren hat sich UAE dieses Jahr wirklich komplett auf dieses gelbe Trikot committed und haben keine Kompromisse gemacht. Da ist nicht einer mal auf Etappe gefahren, da hat nicht einer noch versucht, irgendwie einen Sprint mitzunehmen, außer Pogacar selbst, der, glaube ich, zwischendurch einfach so einen Nackenschlag kriegt und denkt, jetzt sprinte ich das nochmal aus, Massensprint, ich fahre mal mit, wo ich mir manchmal auch denke, der muss doch abends im Bus mal geschüttelt werden. Nils Polit, ein Tier, wenn, oder? Wäre ich schon fast bereit, über Doping-Vorwürfe zu reden. Nee, natürlich nicht, aber diese Leistungssteigerung aus dieser Bora-Zeit hin zu jetzt, diese eine Etappe, wo er, glaube ich, 50, 60 Kilometer von vorn fährt und so Top-10-Fahrer wie, ich glaube, Felix Gall und so, der letztes Jahr Top-10 gefahren ist, fällt hinten raus, kann nicht mehr mitfahren. Komplette Bora-Team fällt hinten raus. Irgendwie, wo du ja auch noch so Leute dabei hast wie Jay Hindley oder so, wo du denkst, ey, der hat mal den Giro gewonnen. Wie kann das sein? Und wenn du solche Leute natürlich in deinem Team hast und so Leute wie Ayuso und so, die, ich glaube, Ayuso musst du, glaube ich, irgendwann raus, aber Almeida, genau, wo du denkst, ey, die könnten alle ums GC mitfahren. Und dann noch so krasse Helfer. Marc Soler, Hammer. Ja, definitiv. Also das Team war schon bärenstark. Das ist tatsächlich, Visma hat jetzt gar nicht so viel, ne, gezeigt irgendwie. Ich meine, die waren zwar gut, ne, die hatten auf jeden Fall paar gute Attacken und Fahrer im Team, die sind auf jeden Fall richtig gut, aber nicht so wie in der Vergangenheit. Dieses Team von Pogacar war schon mächtig beim Giro und jetzt erst recht, ne? Also ja. das war schon wirklich, wirklich krass, das muss man sagen. Und da merkt man aber auch, dass wie sehr sich dieser Radsport auch verbessert hat, ne, auf allen Ebenen. Weil ich glaube, das wurde auch in der Berichterstattung öfter gesagt, ne, dass das, egal ob Ernährung, ob das ganze Material, ne, ich meine, das Team UAE arbeitet mit Ärzten, ne, ich weiß, die haben da so einen Zellularbiologen auch irgendwo mit ins Team, der jetzt irgendwie so ein Zellulartraining, um irgendwie mit der Chondrien Anzahl zu steigern, irgendwie mitarbeitet. Also das ist schon, das geht schon richtig in die Tiefe, ne, was die da betreiben. Ich meine, klar, du hast ja auch das Budget dafür, ne? Also dann kannst du halt dementsprechend auch agieren und sich halt solche Ärzte dann auch leisten. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es sowas wie damals mit der Fuentes-Affäre, dass es sowas nochmal gibt, weil das wäre dann, glaube ich, der komplette Untergang für den Radsport. Dann ja. Ich meine, ich bin ja nach der Fuentes-Affäre bin ich tatsächlich dem Radsport treu geblieben, wenn man das so sagen kann. Ich meine, du hast recht, der ist schon ziemlich verschwunden. Eurosport ist auch treu geblieben. ARD hat sich verabschiedet, ne, für lange Zeit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn das jetzt noch sowas nochmal geben sollte, dass das dass dieses Radsport so überlebt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Fahrer, und da bin ich komplett bei dir, ne, also ich würde dafür keinen Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, das ist eine ganz andere Mentalität. Ne. Früher, also der Armstrong und auch die großen Fahrer vor ihm, ne, die hatten wirklich eine Hand über das ganze Peloton. Ne? Also da gab es wirklich ganz kralle Regeln, was du durftest und was nicht. Ne? Und auch jetzt zum Beispiel wurde der Pogacar oft mit Merckx verglichen, ne? Und da hieß es ja der neue Kannibale und so weiter. Ne? Und ich finde, das hatte Bernhard Eisel, den ich super schätze, ich finde, der ist wirklich, was der so erzählt, was der so von sich gibt, so die Stories und auch sein Know-how, der ist wirklich sehr cool, dem zuzuhören. Und der hat auch gesagt, also man kann den Pogacar nicht mit Eddy Merckx vergleichen, weil das war eine andere Zeit. Eddy Merckx hatte eine persönliche Fehde mit was weiß ich Bernhard Hinault oder nimm was weiß ich die Fahrer der damaligen Zeit, und da ging es wirklich heiß her, ne? Das ist heutzutage ganz anders, ne? Ein Vingegaard und Evenepoel, obwohl sie sich da so ein bisschen betteln in Interviews, ne? Geben sie sich die Hand. Das wäre damals nie passiert, ne? Es gab ja auch Schlägereien nach dem Zieleinlauf, ne? Im Zielbereich. Da haben sich die Fahrer geprügelt, ne? Das war eine ganz andere Mentalität, die da herrschte, ne? Also genau. Also es sind schon einige Punkte, ne, wo sich der Radsport wirklich zu Positiven verändert hat. Was Doping angeht, ich glaube, heutzutage ist tatsächlich auch viel anderes möglich, was sich so an der Grenze der Legalität bewegt. Ne, hast du das mitbekommen mit dieser Kohlendioxidmaschine? Ja. Ne, wo der Pogacar erstmal sagte, ne, ich kenne das nicht. Der Moment, wo ich dachte, also das ist halt auch einfach. Ja, dann beantwortet die Frage halt nicht. Also druckst doch nicht so rum und erzähl halt so einen Schwachsinn. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch bereut. Und er würde ja auch einen Mediaberater haben, der würde ihm auch gesagt haben, stell dich nicht, also, weil das nährt ja das stärkt ja den Nährboden. Ja, klar. Für jedes Misstrauen. Wenn du das mit so einem halbgaren Gestammel, weiß ich nicht. Und was hat er am Ende noch gesagt? Irgendwas in die Richtung von, ja, also wir können uns das jetzt nicht so vorstellen, als würden wir jeden Tag am Auspuff nuckeln. Irgendwie sowas flapsig hat er gesagt. Es ist natürlich witzig. Er weiß ja eigentlich, wie er bei den Medien gut ankommt. Bei diesem ernsten Thema kommt es halt verständlicherweise nicht so gut an, weil es diese Historie gibt. Dieses ganze Kohlenmonoxid-Thema finde ich wahnsinnig spannend, weil ich glaube, sehr wahrscheinlich wird es sehr ungesund sein. Du kannst draufgehen, ne? ja, eben. Also es ist ja durchaus ja auch ein sehr ernstes Thema. Ja. Gleichzeitig hast du Experten, die sagen, man kann sich gar nicht so sicher sein, was der Nutzen dafür ist. Man müsste das erstmal richtig erforschen, ob das überhaupt einen positiven Nutzen hat oder nicht. Gleichzeitig ist es ein Grenzübertritt. Gleichzeitig hast du so ein bisschen die Unterstellung, also hast du definitiv Gerätschaften, die du für diese, sag ich mal, legale Doping-Anwendung nutzen kannst oder nicht reglementierte Doping-Anwendung. Die sind bei diversen Teams, ich glaube, spontan fallen mir schon drei ein, Visma, UAE und Israel Premier Tech, die haben es, glaube ich, definitiv. Sagen, sie nutzen es nur zum Testen. Also um das zu erklären, es sind halt einfach so Rebreather-Geräte, die mit denen du prinzipiell den Sauerstoffgehalt dann messen kannst. Oder auch nach, das Höhentrainingslager kannst du wo du die Effekte quasi des Höhentrainingslagers messen kannst, und die Unterstellung ist halt, dass darüber aber auch Kohlenmonoxid zugeführt werden kann und dadurch eben dadurch eben die Anzahl der Blutkörperchen, dass es angeregt wird, dass sich mehr Blutkörperchen bilden, um eben den Sauerstofftransport zu erhöhen, um denselben Effekt wie bei einem Höhentrainingslager zu erreichen. Also du musst gar nicht ins Höhentrainingslager, sondern du inhalierst so ein bisschen Kohlenmonoxid und wenn du zu viel von inhalierst, dann fällst du in einen tiefen Schlaf und wachst wahrscheinlich nie wieder auf. Also das ist so ein Spielzeug, da würde ich sagen, ey, Finger weg von sowas. Ey, definitiv. Ich finde es auch total wichtig, dass diese Debatte geführt wird, aber ich finde sie aus meiner persönlichen Meinung so ein bisschen fehlgeleitet, weil die Frage ist doch für mich eine komplett moralische. Ist es überhaupt legitim, so weit zu gehen, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen? Aber für mich ist, was die Dopinganwendung angeht, macht es für mich keinen Unterschied, ob ich so Kohlenmonoxid einatme oder ob ich mir ein Höhentrainingslager-Zelt, so ein Zelt in den Garten stelle, wo ich dann 24/7 drin übernachte, was denselben Effekt hat. Also für mich ist es, dieser Doping-Gedanke kommt mir da gar nicht so, weil ich auf diversen Wegen beeinflussen kann, dass dieser Höhentrainingslager-Effekt, diese plump VO2-Maximierung, die ich sonst in der Höhe erreichen will, dass ich sie auch zu Hause im heimischen Garten, es gibt Florian Neuschwan, der Laufinfluencer, macht es zu Hause auch, der hat eine Maske, wo er die Sauerstoffzufuhr runterreguliert und geht dann aufs Laufband und macht quasi Höhentrainingslager bei sich im Keller. Das Risiko für die eigene Gesundheit ist viel geringer, ne? Aber es ist so, wenn wir es nur aufs Sportliche runterbrechen, selbst wenn sie es nutzen würden, könnte ich den sportlich nichts verwerfen. Es ist nicht reglementiert. Moralisch, ethisch sehe ich das komplett anders. Es ist halt ein kompletter Tabubruch zu sagen, ebenso wie beim Eigenblutdoping, ich setze mich hier in einem enormen gesundheitlichen Risiko aus und ich überschreite hier eine Grenze, aber diese Grenze muss halt einmal reglementiert werden. Und solange sie nicht reglementiert ist, finde ich, auch wenn ich es nicht gut finde, kann ich niemandem einen Vorwurf machen, selbst wenn er das nutzt. Genau, und ich glaube, da gibt es ja noch weitere Methoden. Na, also ich habe tatsächlich von so einem Insulinmedikament gehört, der jetzt tatsächlich irgendwo eine Erprobung ist, aber wo es auch hieß, irgendwie, ja, das nehmen auch schon die Radfahrer, weil du dadurch ganz klar auch da die Mitochondrien damit verbessern, die Mitochondrienanzahl steigern kannst. Da gab es ja auch dieses, und das war ja schon damals so Chris Froome-Zeiten, als er reihenweise die Tour de France gewonnen hat, dieses AICAR-Präparat. Und das können die auch nicht nachweisen so richtig. Da sind die auch jetzt noch mal so dabei, dass jetzt so richtig irgendwie, ne, gerade so das Kölner Sportinstitut, so rum, die sind da ganz, ganz vorne, was das Ganze angeht. Und so wie du sagst, also ich glaube, und das macht irgendwo auch den Profisport aus, ne? Die bewegen sich da schon in so eine Grauzone, auf so eine Messerschneide und ne, versuchen jetzt nichts Illegales zu machen, aber versuchen alles Mögliche zu erproben, was sich irgendwo noch im legalen, schrägstrich grauen Bereich befindet. Ne, weil alles Mögliche, das kann einfach so diese Tour de France Tour, kann das einfach, kannst du dadurch besser überstehen oder aber auch im Klassement nach oben steigen oder. Ich glaube, was man einem einfach sich sicher sein muss oder was man sich bewusst sein muss, ist, dass ich zwar eine sehr romantische Vorstellung auf Sport per se habe, aber dass man das natürlich in diesem Profisportkontext eigentlich komplett ad acta legen muss, weil du gehst halt als Profisportler, auch das, was ehemalige Profis, Rick Zabel macht ja kein Geheimnis draus, auch andere, Simon Geschke, andere deutsche Radfahrer, gehen damit ja sehr offen um, das ist ja schon ein Stück weit einfach, ich hänge hier einfach meine persönliche Freiheit ein Stück weit, mein Recht auf selbstberechtigtes Handeln hänge ich einfach ein großes Stück weit an den Nagel, gerade während so einer dreiwöchigen Tour. Da fängt es halt damit an, dass direkt nach dem Ziel nicht nur eine Dopingprobe stattfindet, sondern dein Teamarzt auch erstmal eine Urinprobe will, um deine Dehydration zu messen und morgens auch erstmal deine Dehydration messen willst. Dann geht das Ergebnis deiner Urinprobe erstmal an deinen Ernährungsberater, der dir sowieso mit den ganzen ermittelten Kalorien und von dem, was du verbraucht hast, erstmal deinen Ernährungsplan für heute Abend, für morgen früh und für den Mitternachtssnack zusammenstellt. Und es passiert passiert halt, es gibt kein Ausbrechen mehr. Ich würde mir tatsächlich manchmal wünschen, dass man nochmal so eine Ikone hat, so einen komplett durchgeknallten Typ, der einfach wahrscheinlich auch nicht macht, was er will, aber der so ein bisschen so ein Haut-drauf-Kerl ist, der aus diesem Muster ausbricht und trotzdem gut ist. Es ist natürlich eine komplett unrealistische Vorstellung. Auch da, wir sehen es im Profifußball, das sind alles mehr oder weniger konditionierte Profiathleten, die aus Leistungszentren kommen, die den Sport genauso kennenlernen. Und jetzt ist es ja so im Radsport auch. Da kann man ja schon froh sein, wenn so ein Remco aus dem Fußball rauskommt oder so ein Roglic aus dem Skispringen, wo du weißt, okay, die haben nochmal einen anderen Zugang. Das sind ja dann schon fast, wenn ich schon sagen muss, Roglic ist schon der Punk im Peloton, dann heißt das ja schon einiges, weil ich glaube auch, Roglic hat nicht viel mit einem Punk zu tun. Das ist das Einzige, was ich im Radsport so vermisse. Dass man da nochmal so einen durchgeknallten Typ hat, sage ich mal. Ich glaube, so wenn wir die Brücke vielleicht nachher zu Olympia schlagen, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich kann mir aber vorstellen, gerade im Bereich des Bahnradsports, der zwar auch sehr optimiert ist, triffst du so Leute noch eher, mindestens mal vom öffentlichen Auftreten. Das ist ja in der Leichtathletik auch. Guck dir die Sprinter an. Das sind komplett exzentrische Persönlichkeiten. Es gibt ja so eine Netflix-Doku, die heißt, glaube ich, auch Sprinter. Die habe ich mir, als ich neulich erkältet war, angesehen. Hat keinen hohen Informationsgehalt. Ist so ein bisschen wie so eine Soap. Aber du merkst halt einfach diese Selbstvermarktung, diese Marktung, dieses Nach-Außen-Gehen, diese Exzentrik. Das ist da einfach was anderes. Und so jemanden vermisse ich. Deswegen bin ich vielleicht auch einfach so großer Pogacar. Ja, doch Fan, kann man sagen. Weil er trotz dieser ganzen Perfektion, er ist mal flapsig, er macht mal einen Spaß irgendwie am Teamfunk, er ist unkonventionell, er macht auch einfach dumme Sachen, ich hätte jetzt beinahe dumme Sachen gesagt, ich sag's mal andersrum, Sachen, die nicht smart sind. Er fährt einen Massensprint mit. Warum fährst du als GC-Leader einen Massensprint mit? Das ist doch komplett bescheuert. Warum attackierst du ständig? Fahr doch mal eine Etappe ruhig zu Ende. Du machst das Risiko ja viel, viel größer, dich zu verheizen. Hat er ja letztes Jahr auch schon ständig versucht. Ich erinnere mich an Schlagabtäusche, wo er 4-5 Mal versucht hat, Vingegaard zu attackieren, sich komplett in Grund und Boden gefahren hat und Vingegaard fährt davon und Pogacar gibt nur durch den Funk durch, ja, I'm gone, I'm dead, ich bin hinüber. Ja, ach was, wenn du versuchst, 5-mal am Anstieg zu attackieren, bis du platzt. Aber das, finde ich, macht ihn für mich so wahnsinnig sympathisch. Ja, genau, das ist halt so die andere Seite von Pogacar. Das mag ich auch, ne? Oder wenn er jetzt irgendwie irgendwelchen Kindern so die Trinkflaschen gibt und so, ne? Was jetzt auch irgendwie sozialen Medien. Das siehst du so eigentlich im Radsport oder habe ich so im Radsport nie so wirklich wahrgenommen. Klar, passiert schon mal, aber jetzt nicht so ganz vorne. Nicht bei so einem super Superstar, wie es Pogacar mittlerweile ist, ne? Also, und du siehst ja die ganzen Kiddies, ne? Also, die haben alle Trikots, da steht Pogacar drauf, oder die haben irgendwelche Tafeln, da steht Pogacar drauf. Also, die kleinen Kids, die kommen tatsächlich wegen Pogacar zum Radsport. Und das ist cool. Ne? Und ich hoffe, dass er weiß, welchen Effekt er hat, ne? Gerade auf die Kinder, auf die Jugendlichen. Ne? Ich meine, es ist ja auch wichtig, dass wieder Jugendliche zum Radsport kommen, weil ich glaube, so im Nachwuchsbereich, da tut sich wirklich nicht sehr viel und das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und dafür ist auf jeden Fall Pogacar gut. Das halte ich ihm auf jeden Fall zugute. Genau. Jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt noch so einen Dopingskandal, tatsächlich einen Skandal im Großen, dann wäre das allein aus in der Perspektive, wenn hier wieder die Berichterstattung komplett eingestellt wird, einschläft, gerade im öffentlichen Rundfunk, in der Sportschau oder so, wer soll denn dann noch zum Radsportclub gehen? Es geht ja so schon keiner mehr ins Vereinswesen, es sind ganz, ganz wenige. Und ich glaube, dann ist es wirklich komplett vorbei. Dann brauchen wir, ich meine, was sind die besten deutschen Fahrer noch? Die finden leider nicht mehr statt. Lennart Kemner war verletzt, leider Gottes. Simon Geschke beendet die Karriere. Gut, Pascal Ackermann hat wahnsinnig überrascht mich an der Stelle. Und dann haben wir noch Phil Bauhaus als Sprinter. Buchmann ist nicht mitgefahren, Schachmann ist nicht mitgefahren. Die werden irgendwie von Bora vor die Tür gesetzt. Das, also aus dieser deutschen Fanbrille tut die Gesamtsituation schon auch ein bisschen weh. Und da habe ich natürlich auch Hoffnung, dass da irgendwie mehr passiert. Vielleicht mit den genannten Leuten bei anderen Teams dann, man weiß es nicht. Genau, und ich meine, wo du das auch gerade ansprichst, die ganze Bora-Situation, die Abgänge der vielen jungen, guten deutschen Radsportler wie jetzt Kemner oder Schachmann, also für mich ist das wirklich unverständlich, warum das jetzt passiert. Ich meine, die kriegen Red Bull dazu, die kriegen richtig Geld, ne, die könnten richtig was aufziehen. Ich meine, es ist ein deutsches Team, ne? Ich frage mich, warum investieren die in Roglic und nicht in Kemner und oder Schachmann, ne? Ich meine, der Kemmler, ich meine, in irgendeinem Interview gehört zu haben, dass der langfristig, und der Kerl ist ja noch wirklich sehr jung, längerfristig will er tatsächlich auf GC fahren. Na, also der hat da schon eben Ambitionen auch in diese Richtung. Hat aber, glaube ich, sogar beim Giro, ich weiß nicht, bei welchem Giro das war, ob das dieses oder letztes Jahr war. Nee, dieses Jahr nicht. Hat er schon versucht? Die Verletzung. Ich glaube, letztes Jahr, da ist er auch in die Top 10 gefahren. Also es ist ja nicht so, als wäre es komplett utopisch. Er ist zwar dieser ursprünglich dieser Ausreißerkerl und er geht ja sehr offen damit um, dass er nicht immer gut mit Druck umgehen kann. Er hat sich ja auch mal diese Auszeit genommen und ist einfach raus aus dem, wurde ja auch von Bora, hat er auch die Möglichkeit damals bekommen und ist ja dann zum Beispiel mehr ins Mountainbiken reingegangen und hat einfach mal ein Jahr lang gemacht, worauf er Bock hat. Eher wieder in den Profi-Radsport eingestiegen ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich verstehe es auch überhaupt nicht, warum man sich dann für sicherlich nicht wenig Geld einen Roglic ins Team holt und sein komplettes Team auf ihn ausrichtet, aber in der Öffentlichkeit die ganze Zeit sagt, nee, wir suchen eigentlich noch den Superstar, den wir entwickeln können und wir wollen hier niemanden aus dem Vertrag rauskaufen. Und dann kaufst du Roglic bei Wismar raus? Ja. Das passt halt vorne und hinten nicht. Es tut mir halt einfach leid. Und du hättest dieses Jahr, du hättest ja auch einfach sagen können, wir fahren mit Vlasov und oder Hindley auf GC Top 10. Die können das, definitiv. Einer von beiden hätte es, glaube ich, definitiv geschafft. Und mit dem Rest, dann haben wir halt so einen Kemner. Gut, Kemner war verletzt, aber ein Buchmann und ein Schachmann. Und die dürfen mal versuchen, auf Etappensiege zu gehen. Und dann wären die halt in Ausreißergruppen reingegangen. Und ich kann mir vorstellen, bei irgendeiner Etappe wären die auch durchgekommen. Ist scheinbar nicht das, wie man sich, wonach man sich bei Bora sehnt, weil da scheint es diese krasse Diskrepanz zu geben zwischen dem, was man öffentlich sagt und dem, wie man handelt. Finde ich super schade. Das Genau, also alles, was die suchen, ist, glaube ich, schnelles Erfolg. Ne? Also die wollten unbedingt, ne? Die haben jetzt Red Bull, wahrscheinlich haben sie auch ziemlich viel Druck auch dadurch, ne? Also viel mehr jetzt bekommen und wollten tatsächlich irgendwie mit Roglic zumindest auf ein Treppchen, ne? Das ging jetzt völlig in die Hose. Und dann diese Nachrichten, also ich weiß nicht, also ich hielt immer Ralf Denk für jemand, der ja sehr schlau umgeht, auch so den deutschen Radsport vorantreiben will, ne? Er ist ja auch schon super lange im Radsport drin, aber so die letzten Entscheidungen, muss ich sagen, also gerade so mit Kemmler und Schachmann, also da habe ich wirklich nur mit Kopfschütteln reagiert, also da, weil das hast du wieder zwei gute, junge deutsche Radsportler, die dann irgendwo im Ausland wahrscheinlich rumfahren, weil ich meine, welche deutsche Mannschaft sollen die denn sonst fahren, gibt ja keine, also von daher fahren die irgendwo, was weiß ich, in Holland, Belgien, Frankreich, Italien. Ich glaube ja, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, ein Bora oder Red Bull Bora Hans Groh ohne einen Ralf Denk wäre viel besser und erfolgreicher langfristig. Ja, ich finde, du hast da so sportlich kompetente Leute dabei. Du hast einen Bernie Eisel schon erwähnt, den ich, also von den Dingen, die er sagt, der hat eine Weitsicht und einen Blick auf den Sport. Ja. Du hast einen Rolf Aldag, den ich finde, der ein super sportlicher Leiter ist. Also ich finde, der, auch wie er sich öffentlich äußert, ich habe immer den Eindruck, das ist ein Mensch mit Empathie. Auch, ich weiß nicht, ob du die Mark Cavendish-Doku auf Netflix gesehen hast. Mark Cavendish haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Tour de France auch. Der hat ja alles drauf angelegt auf dieser Etappe und es hat geklappt. Der hat alles, die ganze Etappe mit Aero-Socken und wirklich alles optimiert und hat's geschafft und hat die Tour auch durchgefahren. Fand ich geil. Und auch in dieser Cavendish-Doku, wie Rolf Aldag sich über Cavendish äußert, wie er sich über die damalige Situation äußert. Ich habe einfach das Gefühl, dass es jemand, der weiß, wie man mit Sportlern verschiedener Leistungsklasse und mit verschiedenen Egos umgehen muss. Der kann die Leute abholen. Ich habe das Gefühl, ein Ralf Denk kann das nicht. Ein Ralf Denk ist, glaube ich, wahrscheinlich ein ziemlich guter Businessmensch und kann diese Sachen sehr, sehr gut. Ich glaube, das hat er wahrscheinlich auch in seinem Geschäftsleben sehr sicher schon bewiesen. Aber ich glaube, an seiner Position braucht es einfach noch andere Skills oder er muss mehr Vertrauen vielleicht in die sportliche Leitung setzen. Aber das ist natürlich wieder der Blick von außen. Keiner von uns sitzt bei denen mit im Team, keiner weiß über die internen Vorgänge Bescheid. Aber wir hatten ja dieses Jahr, glaube ich, auch diesen großen Skandal mit Emanuel Buchmann, der dann nicht mitgenommen wurde ich glaube, da war es der Giro, der sich ja dann auch ziemlich öffentlichkeitswirksam mit dem Team überworfen hat und der jetzt ja auch konsequenterweise das Team verlässt. Total schade. Warum muss ich das? Warum muss das passieren mit einem verdienten deutschen Radfahrer, der unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, aber der zumindest offensichtlich den Eindruck hatte, hier wurden Absprachen nicht erfüllt und da muss ja mindestens, also eigentlich auf beiden Seiten irgendwo was schiefgelaufen sein. Definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da irgendwas dem Ralf denkt, über den Kopf wächst. Ne? So, so, weißt du? So, oder über den Kopf wächst ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber einfach so der Druck oder der Wunsch, irgendwie da bei der Tour de France mit vorne zu fahren, ist da wahrscheinlich schon ziemlich heftig. Ne? So, dass da jetzt irgendwie so Schnellschüsse passieren. Aber ja, also wie du sagst, also wir stecken nicht drin, da ist wahrscheinlich sehr viel im Hintergrund irgendwie abgegangen. Ja, also schwierig. Mal schauen, wo das alles hinführt. Ich habe eigentlich gedacht so, okay, jetzt kommt Red Bull, jetzt könnte es eigentlich so mit Bora wirklich sehr, ne, sehr gut nach vorne gehen. Die könnten wirklich so mit UAE oder mit Visma Lisebike gut mithalten, aber irgendwie dieses Jahr bei der Tour de France, das war die einzige Katastrophe. Da ging gar nichts. Da ging nichts. Ja. Ne? Also ich erinnere mich noch sehr genau an diese Etappe, nachdem Roglic raus war. Vlasov war ja schon raus. Und ich glaube, das war die erste oder zweite Etappe direkt darauf, wo sie gefahren sind, wo man wusste, okay, sie wollen jetzt irgendwas beweisen. Und sie sind ja einfach gefahren wie ein wilder Hühnerhaufen. Alle drauf losgefahren, irgendwie versucht, mit mindestens mal der halben Mannschaftsstärke, mit Bob Jungels und allem drum und dran, alle irgendwie in die Fluchtgruppe reinzukommen, haben sich komplett verheizt, wo du gemerkt hast, ja, wir müssen noch irgendwas zeigen. Hat nicht geklappt. Schade. Das Investment hätte natürlich belohnt werden können. Fand ich auch irgendwie cool, dass man es so wirklich nochmal versucht hat. Und dann war der Stecker komplett raus. Du hast Jay Hindley gehabt, der nochmal versucht hat, immer an den Anstiegen mitzugehen. Gut, der hat halt vorher auch schon viel geholfen. Der ist offensichtlich auch nicht in der Topform. Da hast du einfach diesen krassen Qualitätsunterschied gemerkt. Ich meine, dieser Kontrast Nils Polit eben mit dieser... Der ja einfach gezeigt hat, wie es geht, wie man als Sportler sich weiterentwickeln kann. Der da wie eine Dampflok die Berge hochgefahren ist, der krasse, also richtig gut auch abgeliefert hat in der Klassikersaison im Frühjahr, was ich wirklich nicht gedacht hätte. Und ich dachte mir, oh, ob der sich so einen Gefallen tut, da irgendwie zu UAE zu gehen, ob der nicht einfach nur das große Checkbuch gewunken hat. Und nee, scheinbar hat man sich da gegenseitig auf ein neues Level gebracht. Ja, definitiv. Und ich würde tatsächlich auch spätestens, du hast ja auch die Frühjahrsklassiker erwähnt, aber spätestens nach dieser Tour de France würde ich sagen, Nils Polit ist momentan der beste deutsche Fahrer. Ja. Ja, also das, was der jetzt in den letzten Monaten gezeigt hat, ist einfach richtig krass gewesen. Also ich habe wirklich, so wie du und wahrscheinlich viele andere, einfach mit Erstaunen, also ich hab mir gedacht, Wahnsinn, also wie der fährt, ne? Das war, also muss ich sagen, fast mein liebster Moment der Tour de France. Ich weiß noch, dass wir an dem Samstag, glaube ich, vom Laufen aus dem Taunus kamen, gerade geduscht, Fernseher angemacht und dann war das diese Etappe über den Tourmalet? Ich glaube schon, wo du einfach Schnitt, Kameramotorrad ihm ins Gesicht und du kannst dir das stundenlang angucken, wie er einfach mit verbissenem Gesicht, aber in einem Wahnsinnstempo den Berg hochfährt. Und du denkst einfach, dieses Colgate-Lächeln einmal vor dir im Windschatten haben, das wäre ein Traum. Soll gar nicht despektierlich klingen, aber das war wirklich, gut, da dann natürlich ein bisschen so deutsche Fanperspektive, das macht natürlich auch immer ein bisschen was, dass man da dann ein bisschen mehr drauf achtet, aber absoluter Hammer. Definitiv, definitiv. Und einen möchte ich nicht unerwähnt lassen zum Schluss, und zwar John Degenkolb. Ne, er hat auch versucht, so hier und da auf den Sprinter-Etappen da so ein bisschen mitzumischen. Einfach mal reingehalten. Einfach mal reingehalten, fand ich auch mega. Er hat ein Interview gegeben, ich glaube, da hat er da auch gesagt, ja, irgendwie unser Leader, ich weiß gar nicht, wer deren Sprint-Leader war von DSM, und hat er gesagt, ja, der war nicht da, also was soll ich machen? Da halte ich mal selber rein. Und das ist auch so ein sympathischer Typ. Total. Hammer. Ja, ich sehe den tatsächlich öfter, jetzt dadurch, dass ich im Taunus öfter beruflich unterwegs bin, habe ich den tatsächlich öfter mal schon gesehen, wie er da halt so seine Runden dreht. Ja, den erkennst du ja von Weitem, ne, mit seinen DMS von unten bis oben, den hellblauen. Aber ja, also deshalb, also ich bin nicht nur, weil das so unser quasi Homeboy ist hier aus Hessen, sondern auch, wie du sagst, super sympathischer Kerl. Hat mich das auch wirklich sehr gefreut, dass er da hier hin und wieder auch so ein bisschen versucht hat, ne, mit zu wirken an den Etappen. Ja, sehr cool. Also insgesamt, also tatsächlich, um jetzt nochmal auf die Anfangsfrage nochmal einzugehen, tatsächlich unterm Strich mehr Lust als Frust. Ne? Ich glaube, Tour de France ist halt so ein extremes Event, dass du auch diese Zweifelmomente auf jeden Fall mit drin hast, ne, wenn halt die Tour so abgeht, wie sie jetzt dieses Jahr abgelaufen ist. Aber im Endeffekt, also da passiert so viel. Ne? Also ich glaube, wir könnten uns tatsächlich noch eine weitere Stunde locker nochmal über Tour Definitiv. unterhalten und was da so alles genau los ist. Aber, und ich habe jetzt tatsächlich so in den letzten paar Minuten darüber nachgedacht, wie finde ich da jetzt nochmal so den Schwung dahin. Aber ich mache es jetzt einfach so. Worüber ich nochmal zum Schluss mit dir reden möchte, ist tatsächlich so das Thema Coaching. Und zwar, du bist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren gut dabei und du hast jetzt quasi auch ja jetzt keine neue Plattform mehr, ne? Internetpräsenz mit nach hilf mir auf die Sprünge, Laufgenossen. Ja, jetzt habe ich es. Laufgenossen, genau. Laufgenossen, genau, laufgenossen.de. Ja, magst du da was zu erzählen zu deinem Coaching? Oder beziehungsweise, was mich tatsächlich interessiert, weil wir ja auch schon auf dieser Coach-Athlet-Ebene gearbeitet haben, wie hat sich das Coaching für dich in den letzten Jahren so entwickelt und was hat sich so aus deiner Sicht da so verändert oder auch da so, ne, so konzeptionell oder wie auch immer noch so ein bisschen ja, verändert? Ja, also danke auf jeden Fall für die Gelegenheit. Tatsächlich habe ich da ja, war ja mein erster Kontaktpunkt mit einem tatsächlich persönlichen Coaching, war ja in der Zusammenarbeit mit dir, wo ich ja auch sehr viel mitnehmen konnte, definitiv auch mitgenommen habe. Und irgendwann bin ich ja dazu übergegangen zu sagen, ich schreibe mir jetzt selbst die Trainingspläne, was mal gut geklappt hat, mal schlechter geklappt hat. Also das gehört, glaube ich, einfach in diesem Prozess dazu. Und dann habe ich mich angefangen, inhaltlich auch noch sehr viel stärker damit auseinanderzusetzen und habe dann irgendwann so die ersten Freunde im Freundeskreis gehabt, die dann gefragt haben, hier kannst du mir mal einen Trainingsplan schreiben, wo wir das mal so auf freundschaftlicher Basis gemacht haben und was aber auch sehr gut funktioniert hat. Und aus diesem Freundschaftlichen wurde dann irgendwann ein bisschen mehr, der Aufwand wurde größer, meine Freude wurde auch größer, aber auch ich kann auch selbstbewusst sagen, mein Wissen wurde größer. Also ich habe das durchaus nicht mehr nur als ich schreibe dir mal was verstanden, sondern habe durchaus auch immer diesen Ansporn gehabt, alles an Wissen mitzunehmen und zu gucken, wo muss ich mich selber weiterentwickeln, wo muss ich vielleicht wieder einen Schritt zurück machen. Du hast das Konzeptionelle angesprochen. Für mich ist es ab einem gewissen Zeitpunkt viel, viel wichtiger geworden zu sagen, ich muss nicht mehr genau auf den Herzschlag exakt. Also mir ist eine solide Datengrundlage ist mir immer noch wichtig. Irgendwann war es aber konzeptionell für mich ganz klar, am wichtigsten ist für mich neben dem, was ich sehe, an Daten vor allem dein persönliches Feedback. Dass man einfach diesen direkten Draht hat. Wir hatten das damals auch im persönlichen Coaching. Und da habe ich dann irgendwann diesen Schritt zurückgemacht und habe gesagt, nee, das bringt mir als Trainer am meisten. Natürlich brauche ich trotzdem eine gute Datengrundlage, aber ich brauche auch die Einordnung und die Einordnung geben mir nur bedingt die Kontextinformation, die Metainformation, die deine Laufuhr mitbringt und vielleicht dein Pulsgurt und vielleicht noch dein Wattsensor, sondern eine der wichtigsten Kontextinformationen ist halt einfach, wie hast du dich gefühlt? Wie fühlst du dich generell? Dein aktueller Gemütszustand? Hast du das Gefühl, du baust gerade ab? Hast du das Gefühl, du baust gerade, du fühlst dich gut, du fühlst dich vitaler? Natürlich können wir da auch dann, könnte man auch sagen, auch hier können wir über HRV oder HRV-Messwerte sprechen, etc. pp. Möchte ich gar nicht so im Detail, weil für mich immer noch das persönliche Empfinden da sehr viel wichtiger geworden ist in der Planung des Coachings. Und das dann immer auch im Kontext zum gesamten Saisonverlauf zu sehen. Gerade wenn wir jetzt Athleten kennenlernen, oder wenn ich persönlich Athleten oder Athletinnen kennenlerne, lege ich da auch beim Erstgespräch viel, viel größeren Wert drauf zu sagen, du musst mir nicht jeden Tag, es ist für manche ja auch nachvollziehbar, dann lästig zu sagen, ich möchte vielleicht gar nicht über jeden Lauf kommunizieren, aber das Grundcommitment bei der Zusammenarbeit bei Laufgenossen ist mittlerweile, und da freue ich mich auch, dass das so gelebt wird, wenn irgendwas Auffälliges ist, wenn du dich besonders schlecht, aber vor allem auch, wenn du dich besonders gut fühlst, wenn irgendwas auffällig ist ab der, sage ich mal, des 0815-Laufs, teil's bitte mit, wenn du Bedenken hast, teil's mit, wenn du eine Frage hast, wenn du das Training nicht verstehst, dann erst recht, wenn du dich fragst, warum muss ich diese Einheit machen, frag bitte nach, weil das ist so, ich wollte irgendwann ganz, ganz deutlich weg von dieser Hierarchieebene zu sagen, ich bin dein Trainer, du bist mein Athlet, wir haben dieses Top-to-Down-Prinzip, sondern ich sehe mich mittlerweile und da achte ich im Wording tatsächlich, versuche ich auch ein bisschen darauf zu achten, dass ich nicht der Trainer bin, sondern im Grunde genommen bin ich der Trainingsbegleiter. Macht mir auch viel mehr Spaß, dass ich quasi, ja, in der Regel stelle ich das Rahmenkorsett zusammen, und ich gebe die Spielregeln vor, aber es sind nicht meine Spielregeln, sondern wir haben das Commitment, dass es unsere gemeinsamen Spielregeln sind und wir arbeiten damit. Und das macht mir tatsächlich, gerade seitdem ich diesen Schritt nochmal zurückgemacht habe, mich auf das besonnen habe, was ich vielleicht auch besonders gut kann. Also ich muss ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich bin kein Sportwissenschaftler. Ich habe kein sportwissenschaftliches Studium. Ich glaube schon, dass ich mein Training auf einer wissenschaftlich fundierten Basis anlehne. Also ich bin überzeugt davon, dass ich keinen Quatsch mache. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass aus rein sportwissenschaftlicher Perspektive hunderte Leute da draußen einen vergleichbaren Trainingsplan schreiben können. Ich glaube, weswegen die Leute mit mir zusammenarbeiten wollen und auch können, und ich hoffe, dass sehen die Leute auch so, ist einfach diese Zusammenarbeit. Da ist sehr viel Persönliches dabei und das ist natürlich auch sehr individuell, was brauche ich als Athlet, um mich weiterzuentwickeln. Das ist vielleicht ein Stück weit auch Feedback, das ist vielleicht auch ein Stück weit jemand, der mich bremst oder der mich pusht oder der mich an die Hand nimmt oder der mir auch zuhört und das vielleicht auch manchmal über den Sport hinaus. Es gibt bei mir Gott sei Dank keine Trainingsbegleitung nach Schema F, sondern wir stimmen das immer ab. Klar, im Grunde genommen, runtergebrochen haben wir ein Training, das auf irgendein Ziel rausläuft. Das ist natürlich dann schon auch so. Das Ziel kann ein Wettkampf sein, das Ziel kann ein Prozess sein, das Ziel kann es sein, regelmäßig Sport zu treiben. Das ist dann wieder individuell, aber natürlich, wenn wir ein strukturiertes Training haben, reden wir auch immer von einem Ziel. Das finde ich geht nicht komplett ohne. Aber die Rahmenbedingungen, die sind super individuell und das finde ich total schön, dass ich da die Möglichkeit habe. Und um den Bogen zu machen, warum gibt es jetzt auch öffentlich präsent Laufgenossen? Vorher hatte ich nur eine E-Mail-Adresse und habe unter dem Namen kommuniziert. Aber tatsächlich, als wir die meisten Athleten, die ich betreut habe, Athleten und Athletinnen, kannten mich dann irgendwann entweder persönlich oder über den Podcast. Oder über persönliche Weiterempfehlung, was ich natürlich am coolsten finde, wenn jemand sagt, hier, ich bin zufrieden, wende dich doch mal an den Daniel. Da geht mir tatsächlich das Herz auf, weil das ist die schönste Art der Bestätigung. Das ist wie dieser Strauß Blumen, den dir jemand überreicht. Also schöner kann es ja eigentlich gar nicht an Feedback sein, als wenn jemand anderen sagt, geh da hin, ich fühle mich da gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, jetzt wo wir mit dem Podcast Laufen, liebe Erdnussbutter, leider aufgehört haben, und das war für mich ja schon auch ein Medium, auch wenn ich es nicht so rege genutzt habe, aber man hatte so eine gewisse Präsenz und dann war es natürlich auch eine rationale Entscheidung zu sagen, ich baue mir eine kleine Plattform auf, über die ich mit den Leuten kommunizieren kann, aber es hatte auch so ein Stück weit Charakter von Emanzipation und auch ein Selbstbewusstsein, dass ich mich nicht verstecken brauche mit dem, was ich tue, sondern dass ich schon davon überzeugt bin, dass das, was ich mache, funktioniert und Hand und Fuß hat. Da war ich vielleicht manchmal so ein bisschen zu selbstkritisch und mich hat es ja eine Zeit lang auch genervt, dass plötzlich von 100 Läufern waren plötzlich 90 Lauftrainer. Und ich war ja einer davon. Ich war ja nicht besser als die anderen. Also ganz und gar nicht. Ich habe mir das ja auch herausgenommen, jetzt diese Richtung einzuschlagen. Und irgendwann konnte ich mich ein Stück weit frei davon machen oder habe mich auch ganz bewusst frei davon gemacht und hab mir gesagt, ich brauche mich ja gar nicht mit anderen zu vergleichen, sondern ich konzentriere mich auf das, was ich mache und was ich meiner Meinung nach gut kann und was meine Athleten und Athletinnen mir sagen, was sie an der Zusammenarbeit mit mir schätzen, und stelle das heraus und mache das unter einem Namen. Und da ist dieser Name Laufgenossen entstanden, ausdrücklich, weil die Frage neulich aufkam, auch Laufgenossinnen mit gemeint. Witzigerweise ist der Name, der Markenname, nenne ich ihn mal, so ist das Gewerbe auch eingetragen, als generisches Maskulin entstanden, heute ein bisschen unglücklich. Witzig ist es, weil ich tatsächlich mehr Athletinnen betreue als Athleten, bin ich ganz froh, dass die sich dann auch unter dem Namen Laufgenossen mit angesprochen fühlen. Ja, sehr cool. Ich muss sagen, das, was du jetzt alles erzählt hast, ne, war jetzt auch tatsächlich so in meiner Zeit für mich so das oberste Credo. Ne? Das ist tatsächlich so diese Kommunikation. Ich meine, heutzutage ist das mega, mega einfach, sich die Daten vom Athleten zu holen, egal ob jetzt von der Uhr, ne, oder vom Radcomputer oder wo auch immer. Also du hast wirklich alle Daten, die du da hast. Aber weißt du, ich habe mir immer gedacht, ich will nicht mit dem Computer reden, ich will mit dem Athleten reden. Ne? Also ja. Die Daten ist das eine, klar, man schaut da drauf. Aber wie du sagst, der direkte Kontakt zu dem Athleten war mir immer so das Allerwichtigste. Und ich wollte von ihm auch hören, ne, wie lief die Einheit, wie lief der Wettkampf, ne, wie verlief die Woche. Und ja, auch da, auch komplett irgendwo auf Augenhöhe, ne, und nicht jetzt irgendwie hier Coach-Athlet, ne, Ebene und mit allen Sachen, die dazugehören, sondern tatsächlich einfach, ich sag mal, kumpelhaft, ne, so habe ich das ja halt immer gesehen und ich find's gut, dass du das so machst, weil das ist tatsächlich so dieses, das ist wirklich einmal eins des Coachings, ne, also so, das sind wirklich so die Basics, ne, die da jetzt halt so irgendwo vermittelt werden, entstehen, auch so diese ganze Arbeit. Von daher, ja, sehr cool. Und wie reagieren deine Athleten darauf? Also ist es so, dass sie das halt annehmen, was du sagst? Also ist die Kommunikation rege oder ist das schon wahrscheinlich, wird das so sein, weil so kenne ich das jetzt von mir. Also du hast welche, die suchen jeden Tag Kontakt und welche, die suchen gerade mal vielleicht einmal im Monat den Kontakt, so ungefähr. Ja, es ist halt tatsächlich sehr gemischt. Es gibt Athleten und Athletinnen, die, da kriege ich nahezu täglich irgendein Feedback, manchmal auch ein Audio-Feedback. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn es per Sprachnachricht geschieht. Da mache ich halt immer den Disclaimer dazu, der Transparenz wegen, dass ich sage, eine Sprachnachricht kann ich natürlich nicht in jeder Lebenssituation abhören. Das ist natürlich auch Teil der Sache, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, dann oder gerade in irgendeiner Tätigkeit bin, eine Textnachricht ist mal schnell gelesen, erfasst und beantwortet. Eine Audionachricht, da geht das nicht so simpel. Da sage ich halt, aber das sind die Spielregeln, die ich am Anfang klarstelle, dass ich sage, hier, Folgendes kannst du erwarten, Feedback innerhalb von 24 Stunden. Ich bemühe mich natürlich, schneller Feedback zu geben, kannst dir aber nicht versprechen, aber du wirst ein Feedback bekommen. Wenn du mir deutlich machst, das ist eine sehr dringende Frage, werde ich da natürlich auch sehr, sehr, sehr viel schneller schauen, dass ich darauf antworte. Wenn du sagst, scheiße, um 15 Uhr sind die Intervalle und du hast um 9 Uhr morgens eine Frage und sagst, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie ich dies und das machen soll, dann weiß ich das natürlich auch, wenn du kurz schreibst, hier dringend, ich habe noch eine Rückfrage. Höre ich mir dann natürlich eher an und gebe da darauf auch nochmal ein Feedback. Es gibt natürlich auch die Athleten und Athletinnen, die dann einfach in ganz kurzen Textformen oder die Trainingsplattform, wir haben ja Final Search genutzt, ich nutze es auch immer noch, weil ich die Plattform sehr gut finde und weil das Preis-Leistungs-Verhältnis sowohl für mich als Trainer als aber auch für den Athleten vollkommen fair ist. Und da hast du ja auch die Möglichkeiten, selbst für die sagen, ich möchte vielleicht gar nicht so viel schreiben oder ich habe diesen unaufgeregten Lauf, kann ich auch dahin gehen und kann den Lauf relativ simpel klassifizieren und kann sagen, hier, der Lauf hat mich einen Effort von 3 von 10 gekostet und ich habe mich okay gefühlt oder ich habe mich gut gefühlt. Aber das sind diese Spielregeln, die ich zu Beginn der Zusammenarbeit auch klarstelle, dass ich sage, Folgendes erwarte ich von dir, um dich gut betreuen zu können. Ich brauche irgendeine Form von Feedback, weil wir machen individuelle Trainingsbegleitung. Wenn du sagst, du hast da keine Lust drauf, dann müssen wir von vornherein sagen, wir finden eine andere Art der Zusammenarbeit. Was ich tatsächlich nicht mehr mache, weil ich mich damit nicht identifizieren konnte, ist, dass ich einfach sage, hier hast du einen Wochenplan und dann per Excel oder per PDF raus und dann diese Einbahnstraße, das mache ich nicht mehr, weil ich da das Gefühl habe, dass vielleicht, ich glaube, sehr wahrscheinlich können auch das andere besser als ich. Unbegleitet Trainingspläne rausjagen, das ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist, glaube ich, die Interaktion. Und da Trainingspläne anzupassen auf akute Ereignisse. Ich glaube, deswegen nimmt ein Großteil der Athleten und Athletinnen das auch gerne an. Oder reagiert zumindest nicht genervt, wenn ich die immer mal wieder behellige und frage so, hey, magst du mir nicht nochmal irgendwie ein Feedback dazu geben? Ich habe Fragezeichen und dann kommt auch immer ein Feedback zurück. Natürlich kommt auch mal ein nett gemeinter Spruch oder mal ein Spruch mit einem Augenzwinkern, den man dann zu werten weiß. Aber man lernt sich als Trainer, Athlet in dieser Beziehung, Trainingsbeziehung, lernt man sich ja auch kennen. Man lernt, findet ja einfach heraus, ich finde heraus, was die Athleten für Menschen sind. Und sie finden ja auch heraus, wie ich bin. Und das ist ja auch spannend. Das ist ja definitiv immer wichtig, dass es eben keine Einbahnstraße ist, sondern dass es halt einfach eine bidirektionale Kommunikation ist. Genau, und ich weiß nicht, ob du auch das immer wieder mal erwähnen musstest, dass ein Trainingsplan, wenn der jetzt so in Wochenrhythmus rausgegeben wird, dass der nicht in Stein gemeißelt ist, ne? Weil das ist ja auch das, was ich früher oft immer sagen musste den Athleten, ne? Dass, hey, sollte eine Einheit nicht passen oder solltest du kurzfristig was, ne, nicht machen können von den Einheiten, dann sag Bescheid. Wir können auf jeden Fall noch was umstellen. Der Plan ist irgendwie jetzt nicht im Voraus 5, 6, 7, 8 Wochen geplant, sondern wirklich, das ist auf Interaktion, das ist flexibel, ne? Das ist wirklich davon abhängig, ne, wie es dir geht, was für eine Rückmeldung du gibst. Weil tatsächlich, gerade am Anfang habe ich oft erlebt, dass die Athleten am Montag einen Plan bekommen und quasi so fast so das Leben danach ausrichten, so, ne? Mhm. Also, das ist die Einheit, da ist die Einheit, da muss ich 3 Stunden laufen oder fahre ich 4 Stunden Rad, also muss ich das und das verschieben. Nein, nein, genau andersrum ist es, ne? Also, ich glaube, das ist auch was, wo ich mich dann so ein bisschen in der Pflicht gefühlt habe, den Athleten zu erklären, dass, du kannst eine Einheit verschieben, da passiert nichts. Also, dir wird jetzt nichts irgendwie an Form kaputt gehen, wenn du jetzt eine Einheit ausfallen lässt oder wenn du 2 Tage nicht trainierst oder weißt du, wenn der Plan sich ändert. Da haben sich, ich weiß nicht, ob da heutzutage immer noch so ist, weil ich so ein bisschen auch aus dem Coaching raus bin, aber das war früher auch recht schwierig, ne, für viele. Für viele ist der Plan tatsächlich in Stein gemeißelt gewesen. Ne? Also, ja. Es ist natürlich ein Stück weit Typenfrage und ich kann das natürlich auch nachvollziehen, weil nicht zuletzt viele wünschen sich ja auch einen Trainingsplan, nicht nur wegen der Begleitung Richtung Trainingsziel, sondern weil es ja auch Struktur gibt. Viele sehen sich ja nach Struktur und das, sage ich mal, auch so ein bisschen berechtigterweise ja auch Verantwortung aus der Hand geben. Mhm. Und dann in dem Zeitpunkt, wo ich selber als Athlet sage, jetzt, ich habe beschlossen, ich muss den Lauf verschieben, nehme ich mir ja wieder ein Stück Verantwortung wieder zurück, was dir natürlich zusteht, jederzeit. Wir sind keine Hobbysportler, wir müssen auf gar keinen Fall unser Leben komplett nach einem Trainingsplan ausrichten. Und trotzdem kann ich nachvollziehen, dass manche Athleten und Athletinnen so ein Stück weit manchmal Scheu haben zu sagen, nee, ich ziehe den Lauf jetzt noch durch, weil ich habe ja und ich bezahle ja auch für den Trainingsplan und dann mache ich den auch so. Alles natürlich auch da so äußere mit einem Augenzwinkern gesehen, aber ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Klar. Ich glaube, unsere Aufgabe dann als Trainingsbegleiter oder Coaches ist es dann halt einfach, da immer diese Waage zu halten, ne? Dass wir halt sagen, dass wir auf der einen Seite immer wieder auch darauf hinweisen, wir haben folgende Freiheiten, wir sind keine Profi-Athleten und Athletinnen, das heißt, das Privatleben muss auch weiter funktionieren, es muss intakt bleiben. Ich sag mal ganz plump, wenn du dein nächster Marathon darf nicht deine Ehe kosten, so, das ist funktionieren. Auch, hey, das definitiv wird es auch vorgekommen sein. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch meine Verantwortung dann, als der den Trainingsplan vorgibt, zu sagen, Folgendes brauche ich aber von dir, um das von Trainingsziel, das du dir steckst, zu erreichen. Oder dass ich dann natürlich auch manchmal der Buhmann sein muss und sagen muss, wir müssen schauen, dass dein Privatleben funktioniert, Beruf, whatever. Ich werde dich nicht in irgendein Konstrukt reinzwingen, das kann ich nicht, das möchte ich nicht. Und gleichzeitig müssen wir aber vielleicht über eine andere Zielsetzung reden, weil dein Privatleben einfach nichts anderes hergibt. Und das ist auch nicht schlimm. Es ist nicht schlimm zu sagen, ich setze mir ein anderes Ziel, ich laufe dieses Jahr vielleicht keine, jetzt gucke ich mal auf meinen Schreibtisch und sage, ich laufe dieses Jahr mal keine 100 Meilen, weil ich halt weiß, ich habe dieses Jahr ein anspruchsvolles Privatleben. Ist natürlich dann so ein bisschen meine Verantwortung, das dann auch so offen auszusprechen. Ist das, was natürlich, muss man auch offen sagen, im Coaching finde ich am schwersten fällt, auch mal zu sagen, eine doofe Entscheidung oder auch mal Einwände zu kommunizieren. Aber auch das, da haben die Athleten und Athletinnen ganz klar einen Anspruch drauf, dass ich denen nicht nur nach dem Mund rede und sage, wie toll alles ist, sondern auch ganz klar sage, hier habe ich einen Einwand. Ich werde dich nicht zwingen, es anders zu machen. Ich werde dir dein Ziel auch nicht ausreden wollen, aber ich bitte dich, folgende Argumente zu bedenken. Und ich bitte dich auch zu sagen, wenn das mal vorkommt, du kommst aus einer Laufverletzung, dann werde ich auch sagen, ich werde jetzt nicht sagen, du bist ein Penner, wenn du morgen laufen gehst, das werde ich nicht sagen, aber ich werde sagen, bitte überlege, ob du gleich wieder so einsteigen willst. Immer natürlich mit einer Begründung und ich bin auch auf niemanden sauer, der da nicht auf meine Argumentation hört, also ganz und gar nicht. Das ist eben, sind halt Individuen und Gott sei Dank sind wir keine Profisportler und es muss mir auch keiner nach dem Lauf eine Urinprobe einreichen, damit ich den Hydrationsgrad irgendwie analysieren kann. Ganz und gar nicht. Aber ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Kehrseite des Coachings, dass man natürlich manchmal auch vollkommen zu Recht so ein bisschen der Buhmann in Anführungszeichen sein muss und auch mal der Realist sein muss und sagen muss, hier, ich sehe da ein Problem, ich glaube, wir sollten was tun. Ja, definitiv, definitiv. Und ich habe tatsächlich auch oft genug auch so Situationen gehabt. Ne? Ich meine so, dass das Gängigste ist halt, ne, kommt jemand Neues und sagt, hey, ich sag jetzt mal Klassiker, ich möchte Sub-3-Marathon laufen. Ne? Mhm. Ich meine, ich sag ja nicht gleich nein, ne? Aber es gilt, ich sag ja auch nicht sofort, ja klar, super, ich bring dich unter 3. Einmal habe ich es getan, beim Lukas. Ich habe den vorher nicht gecoacht und da habe ich gesagt, okay, lass uns das versuchen. Aber gut, der Lukas ist ja auch mein Bruder. Das ist was anderes, ne? Den kenne ich mein Leben lang und ich verfolge so ein bisschen seine läuferische Karriere. Also von daher konnte ich das halt so ein bisschen nachvollziehen. Sonst hätte ich es um Gottes Willen nie so gemacht, ne? Weil tatsächlich auch das, ne, sehe ich so ein bisschen, sehe ich da die Coaches so ein bisschen in der Verpflichtung, auch den Athleten da, ne, so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, insofern, als dass man jetzt dann sagt, hey, lass uns mal kleinere Brötchen backen oder wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze auf kürzeren Distanzen verhält. Wir schauen einfach mal, wie das Training läuft, ne, wir machen ein paar Testläufe und Testwettkämpfe und dann haben wir noch genug Zeit, das zu entscheiden. Ne, also der nicht kategorisch nein, aber ja. Genau, der Athlet oder die Athletin muss sich ja auch einfach darauf verlassen können, dass das Feedback, was ich gebe, aufrichtig und ehrlich ist. Ja, und das, ja, ja. Das kann ein Athlet, kann diesen Eindruck ja auch nur haben, wenn er oder sie erlebt, dass es natürlich auch mal negatives Feedback klingt zu hart, aber natürlich auch einfach mal Feedback gibt, mit dem man nicht so glücklich, nicht so einverstanden ist. Mhm. Nichtsdestotrotz werde ich immer versuchen, darauf zu achten, ich werde niemanden destruktiv begegnen und ihn oder sie versuchen, schlecht zu reden. Ganz und gar nicht. Mhm. Es ist immer konstruktiv. Ich versuche immer konstruktiv und nach vorne gerichtet zu sein. Und trotzdem muss sich jeder darauf verlassen können, dass das Feedback, was von mir kommt, ehrlich ist. Genauso wie ich möchte, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass wenn der Daniel Danke sagt, dass es auch ein Danke ist, das ernst gemeint ist. Ansonsten halte ich meine Klappe. Und genauso muss es da auch sein, dass jeder, wenn ich dich trainiere und ich dir sage, ey, Adrian, Ich glaube, das wird ein Hammer-Marathon in Amsterdam. Da musst du auch das Gefühl haben dürfen, ja, okay, ich glaube, der meint das ernst. Ich glaube, wir haben hier eine realistische Chance, das Ziel, was wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Genau, und dann mal Kilometer 33, denke ich mir mit der Startnummer in der Hand, verdammt, was hat er mir für eine Scheiße erzählt? Ey, auch das kann natürlich vorkommen, ne? Also das ja, natürlich, ist ja auch klar. Definitiv. Ja, und im Endeffekt, und auch das sage ich dem Athleten, ne? Ich kann dir halt eine Richtung geben. Ich gebe dir halt, ne, so eine Grundstruktur, aber die Entscheidung, die triffst du selber, ne? Also gerade auch im Wettkampf, ne? Also wir sind ja nicht vor Ort, ne? Also gerade jetzt auch, beste Beispiel ist der Jörg, ne? Der war ja auch in der letzten Podcast-Episode, war der auch bei uns in der Wechselzone, hat so ein bisschen von seinem Challenge Road erzählt, ne? Und da haben wir auch im Vorfeld sehr viel gesprochen, ne, über den Wettkampf. Es war seine erste Langdistanz, ne? Das sind sehr viele Unbekannte, ne? Und ich habe ihm auch immer wieder gesagt, du bist vorbereitet, das traue ich dir auf jeden Fall zu, aber die Entscheidung, gerade auf so eine Megadistanz, ja, auf so einen Wettkampf von 10 Stunden plus minus, da kann sehr viel passieren. Du musst sehr viele Entscheidungen treffen, ne, bezogen auf Pacing, bezogen auf auf Ernährung und so weiter und so weiter, ne, und das kann natürlich den Wettkampf beeinflussen, ne, also und das ist auch wichtig, auch dem Athleten zu vermitteln, ne, wir sind Begleiter, aber die Entscheidung, die triffst du dann halt selber im Training, aber vor allem auch im Wettkampf, ne, ja. Genau. Ja, für Jörg ging das super gut aus. Also der hat wirklich Den Podcast tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe ihn aber schon runtergeladen. Aber ich habe natürlich die Beiträge gesehen und er ist ja eine Fabelzeit gelaufen. Sagt man beim Triathlon gelaufen? Es sind ja 3 Sportarten. Das war auf jeden Fall eine krasse Zeit. Da habe ich mit den Ohren geschlackert. Der hat er richtig gut abgeliefert. Ja, ja. Also es war wirklich eine gute Sache. Und das Training mit ihm hat insgesamt super Spaß gemacht. Also das war schon echt sehr, sehr cool. Ja, Daniel, ich muss wieder jetzt wieder so einen ganz krassen Themenwechsel machen, weil mir wieder keine Überleitung einfällt. Wir wollten über Olympia ein bisschen sprechen, aber das lassen wir mal weg. Ich habe stattdessen mal was ganz anderes. Also gehört aber auch irgendwo zu Wechselzone, zumindest früher, jetzt in den letzten Monaten nicht mehr so, aber früher war das immer wieder ein Thema, und zwar Bücher. Mhm. Ich habe bei dir gesehen, dass du momentan sehr viel liest und dieses Jahr schon sehr, sehr, sehr viel Bücher durchgelesen hast. Ich glaube 40 an der Zahl. Ja, tatsächlich. Gestern Abend habe ich das 40. Buch dieses Jahr beendet gehabt. Das ist krass. Also ich dachte von mir, ich lese doch schon einiges an Büchern, aber an 40 Bücher komme ich vielleicht in 2 Jahren, vielleicht in 3, keine Ahnung. Aber ja, ist schon ordentlich. Was mich jetzt dabei interessiert, du hast dem letzten Buch 3 von 5 Sterne gegeben, das war irgend so ein Sommerroman über Belangloses, wie du geschrieben hast. Was ist so das Buch, was du mir jetzt empfehlen würdest, was ich auf jeden Fall lesen sollte? Ich bin nämlich mit meinem Buch bald zu Ende und so was Neues. Die Frage, die ich dann stellen müsste, ist, weil ich habe 10 Bücher locker direkt im Kopf. Okay, die Frage ist, was suchst du? Suchst du etwas, was dich emotional unterhält? Suchst du was mit Spannung? Oder suchst du was zum Identifizieren? Oder bist du komplett offen? Ich bin komplett offen, Klammer auf, keine Krimis, Klammer zu. Also wenn ich irgendwas nicht lese, sind Krimis. Also ich kann dem wirklich nichts abgewinnen. Also auch Science Fiction lese ich sehr selten, obwohl ich letztens die Mars-Chroniken gelesen habe, wobei das jetzt nicht so ein Science-Fiction ist im klassischen Sinne, aber Krimis, nee, da kannst du mich so ein bisschen mit jagen, aber ansonsten, ja, bin ich da komplett offen. Dann würde ich dir empfehlen, ich weiß nicht, ob es zu 100% dein Geschmack ist, aber es war wirklich eines der schönsten Bücher, die ich, glaube ich, in den letzten 2 Jahren gelesen habe, war von Caroline Wahl, 22 Bahnen. Hast du vielleicht auch gerade in der Presse kommt mir irgendwas bekannt vor, aber genau, weil jetzt gerade das zweite Buch entschieden ist, da müsste ich aber gerade nachgucken, wie das heißt, das habe ich auch gelesen gehabt. Windstärke 17, genau, ist auch ein toller Roman. Achso, das ist aber nicht das Neue. Doch, das ist das Neue, das ist quasi das zweite Buch, gehören thementechnisch auch zusammen. Würde dir aber empfehlen, auf jeden Fall das erste Buch zu lesen, 22 Bahnen. Für mich wirklich ein 5 von 5 Sternen. Ich habe da sehr mitgefühlt. Es war sprachlich toll geschrieben und es hat mich sehr mitgenommen. Ich kann nicht einschätzen, weil ich deinen Buchgeschmack wirklich nicht kenne, ob dich das abholt, aber es ist wirklich für mich eine Herzensempfehlung. Ja, also ich bin da wirklich, ich bin komplett offen. Also ich lese, also ich sag mal so, die letzten 3 Bücher, die ich gelesen habe, war von David Bowie, die Stardust-Interviews. Das ist halt so ein lose Zusammenhang von Interviews mit David Bowie, die er im Laufe seiner Karriere gemacht hat. Danach kam von Philipp Roth das amerikanische Idyll. Vielleicht kennst du auch den Film mit Ewan McGregor. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen, aber ich habe dann erfahren, dass das verfilmt worden ist. Ein sehr gutes Buch, aber komplett was anderes als das von David Bowie. Und wie gesagt, und jetzt zuletzt die Mars-Chroniken, also auch mal wieder komplett was anderes. Also ich springe da schon sehr, was das angeht. Also von daher, ich habe es gerade auch aufgemacht, hier im Netz, habe mir das schon mal hier auf jeden Fall markiert. Ich bin da auf jeden Fall offen, was das angeht. Was ich halt auch sehr gerne lese, sind Sachbücher. Hast du auch in dieser Richtung irgendwas in der letzten Zeit Gutes gelesen? Oder sind Sachbücher nicht so dein Ding? Ich lese manchmal Sachbücher, aber da fällt mir ad hoc, also ich lese gern politische Bücher tatsächlich oder gesellschaftliche. Was mir da hängen geblieben ist, das habe ich, glaube ich, Anfang des Jahres gelesen, war ein Buch von Hannah Ross, das heißt Revolutions, wie Frauen auf dem Fahrrad die Welt veränderten. Ah, okay. Das arbeitet so ein bisschen die Historie. Ich glaube, ich habe ihm 4 von 5 Sternen gegeben, was auch so ein bisschen meiner Gemütseinstellung entsprach. Es war jetzt kein Buch, was mich vom Hocker gehauen hat. Ich fand es aber trotzdem interessant zu sehen, wie dieser gesellschaftliche Verbindung zwischen Emanzipation der Frau und einfach die Geschichte des Fahrrads, wie das doch miteinander einherging. Also viele Sachen waren ja einfach miteinander verbunden, dass halt einfach gesagt wurde, hier, du hast hier ein komisch konstruiertes Fahrrad oder du darfst gar nicht Fahrrad fahren, weil wir dir halt unterstellen, dass dein Körper dafür nicht gebaut ist oder dass du das dann nachher, der Fahrradsattel, der nur deiner Selbstbefriedigung gilt und lauter so Abstrusitäten. Okay. Oder dass Fahrräder gar nicht so ausgebaut waren für die Anatomie der Frau, dass es selbst bei Profi-Radsportlerinnen einfach zu massiven Problemen auch heute noch kommt. Mhm. Das sind alles Dinge, die da beleuchtet werden. Und wenn wir über Fahrräder reden, ein Buch, wo ich mir vorstellen kann, dass es dir richtig gut gefällt, ein Roman, allerdings auch mit einer echten Geschichte hinten dran, ist das Buch über Alfonsina Strada, einer italienischen Radsportlerin, ich muss gerade mal gucken, wie der Buchtitel exakt ist. Und dann habe ich dir aber, glaube ich, schon drei Bücher um die Ohren gehauen. Wahrscheinlich reicht das auch erstmal. Ja. Dauert einen kleinen Moment. Ja, klar. Ich könnte auch einfach ins Wohnzimmer gehen, da habe ich so ein Bücherregal stehen. Die Rebellion der Alfonsina Strada. Ein tolles Buch. Geht viel um den Giro d'Italia, ich glaube, ich habe es in ganz, ganz kurzer Zeit gelesen gehabt, weil ich die Erzählung so schön fand. Natürlich mit dem Hintergrund, dass es diese Alfonsina Strada, das ist keine Kunstfigur, die gab es wirklich. Viele von den Geschichten, die dort in Romanform geschildert wurden, sind so oder so ähnlich tatsächlich auch passiert. Und habe mich damals, ich glaube, ich habe es damals auch im Mai gelesen, es hat sich genau mit dieser Giro d'Italia Zeit überschritten. Also war es für mich natürlich perfekt. Sehr geil. Also du hast mir auf jeden Fall, also es hört sich nach drei tollen Büchern an. Also danke für die Empfehlung. Ich habe es auf jeden Fall schon hier alles vorgemerkt und wird dir dann meine Rezension irgendwann dann. Sehr gerne. Ich bin immer gespannt. Witzigerweise bei so Filmempfehlungen ist mir das total egal und bei Serienempfehlungen, okay. Aber wenn ich jemandem Musik oder gar, also vor allem Bücher empfehle. Bücher sind sowas Persönliches, da bin ich immer sehr gespannt. Kam das gut an, kam das nicht gut an? Da habe auch keine Scheu zu sagen, ich fand das Buch absolut furchtbar. Dann werde ich vielleicht überrascht sein, aber mich interessiert dann immer auch, warum. Also was sind die Punkte, die einem an dem Buch nicht gefallen haben, weil es eben so individuell ist. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf dein Feedback, wie die Bücher dir gefallen haben. Sehr cool. Und wenn ich dir jetzt tatsächlich mal so in Gegenzug auch mal sehr gerne, eine grobe Empfehlung geben kann. Ich weiß nicht, ob du den Autor Paul Auster kennst. Der ist leider vor kurzem verstorben. New Yorker. Ich habe, glaube ich, mittlerweile ja so ziemlich fast alle seine Bücher verschlungen. Und er gehört tatsächlich zu meinen absoluten Lieblingsautoren. Da gibt's ein Buch, das ist schon doch ganz schön dicker Wälzer. Ich habe es tatsächlich hier gerade vor mir liegen. 4321 von Paul Auster kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ein saugeiles Buch. Es geht um vier verschiedene Geschichten von der gleichen Person und doch nicht der gleichen Person, so ungefähr, wenn ich das so ausdrücken kann. Super geschrieben, wie gesagt, gehört zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Kann ich dir tatsächlich nur ans Herz legen, sich irgendwann mal das Buch zu Gemüte zu führen. Es gibt noch einige andere von Paul Auster, wie jetzt Unsichtbar oder Mond über Manhattan, die sind wirklich auch super gut, aber 4321, also das hat mich damals umgehauen. Das ist eine der Bücher, wo ich sage, das habe ich komplett verschlungen. Die Geschichte, wie sie geschrieben ist, also schon sehr cool. Stark, genau. Ist sofort, ich habe ja gerade, wie man hoffentlich auf der Tonaufnahme nicht hört, aber vielleicht hört man es, ich habe direkt mitgeschrieben. Ja. Das ist direkt in meinem, wer an meinen Buchempfehlungen oder meinem Leseverlauf interessiert ist, ich bin auf Goodreads unterwegs unter meinem Klarnamen Daniel Arnold und da kann man so sehen, was ich so lese und was ich nicht lese und auf Instagram haue ich auch jedes Buch, was ich fertig gelesen habe, in meine Story. Mit einer kurzen Bewertung. Und es gibt wenig Schönes, was man aus der Corona-Pandemie mitnehmen konnte, aber dieses Bewusstsein, dieses wieder so viel zu lesen und das auch so zu genießen und mal weniger auf Netflix unterwegs zu sein, sondern einfach die Zeit auch mal für ein Buch zu nutzen, spricht gar nichts gegen Netflix, aber ich habe Lesen für mich als Hobby wieder entdeckt und das ist wirklich die beste Entdeckung der letzten Jahre. Ja, sehr geil, sehr geil. Super. Also über Bücher, das ist auch so ein Thema, ne? Da könnten wir auch noch die nächsten 2 Stunden reden. Definitiv. Also wirklich, also das, ja, vielleicht sollten wir da darüber tatsächlich mal einen Podcast machen. Aber ja, also ich würde sagen, für heute, ich danke dir für das tolle Interview, für das tolle Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und dich mal wieder hier in der Wechselzone zu haben. Und ja, ich spreche jetzt einfach mal für Lukas mit. Es wäre cool, dich mal bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit. Ich hoffe, ich habe das Podcast noch nicht ganz verlernt. Das Coole ist ja, wir haben hier über so viele Themen gesprochen, teils auch sehr emotional, aber vor allem auch sehr begeisterungsfähig. Deswegen hast du es mir in dem Fall ja auch überhaupt nicht schwer gemacht. Von daher danke, dass ich hier meine Begeisterung für Lesen, Radsport und auch ein bisschen Eigenwerbung für das Laufcoaching ein bisschen an den Mann und an die Frau bringen konnte. Und ja, vielen Dank. Sehr cool. In diesem Sinne, Daniel, ich drücke dir die Daumen, gerade was dein 100-Meiler angeht, und wir hören uns. Alles klar, vielen Dank, ciao. Bis dann, ciao.